Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Episode von Omega Tau auf Deutsch. Wieder eine, die Nora und ich gemeinsam gemacht haben, obwohl ich zugegebenermaßen ein bisschen mehr geredet habe. In dieser Episode geht es mal wieder um Wirtschaft, in gewisser Weise um die Kehrseite, wenn man so will. Wir unterhalten uns über Insolvenz und Sanierung. Unser Gast ist Jochen Glück, der eben als Sanierer oder man nennt es auch Interimsgeschäftsführer tätig ist. Das heißt, der geht quasi in Insolvent oder in Firmen, die Insolvenz beantragt haben, analysiert die Probleme, hilft einen Insolvenzplan aufzustellen und ist dann eben auch während der Insolvenz dann quasi Geschäftsführer, bis die Firma erfolgreich gerettet ist oder im schlimmsten Fall halt auch zugemacht wird. Es geht wie üblich dadurch los, dass sich unser Gast Jochen Glück vorstellt. Mein Name ist Jochen Glück, ich bin 47 Jahre alt und seit mehr als 10 Jahren als Freiberufler für Insolvenzverwalter im Rahmen der Sanierung tätig. Das heißt, das Thema heute ist logischerweise alles rund um die Insolvenz und insbesondere die Rolle des Sanierers. Genau. Sanierer heißt, wir reden da natürlich noch im Detail drüber, aber ganz grob, was ist deine Rolle im Rahmen einer Insolvenz? Im Rahmen der Insolvenz muss, nachdem ein Antrag vorliegt für Firmeninsolvenzen, wir müssen vielleicht auch unterscheiden, wir reden hier nicht über Privatinsolvenzen, wir reden hier über Firmeninsolvenzen. Genau, ja. Muss erstmal festgestellt werden, wie bei einem Unfall, was war die Ursache für die Insolvenz. Zweiter Punkt, auch meine Rolle festzustellen, kann man diese Ursache abstellen. Dritter Punkt, einen Plan erstellen bis zur Eröffnung der Insolvenz. Wie man dann nach Eröffnung diese Unternehmen ohne Verlust fortführen und natürlich im weiteren Verlauf verkaufen kann, veräußern kann an einen neuen Gesellschafter. Eigentümer, ja. Genau. Wir reden nachher natürlich nochmal über das Insolvenzverfahren als Ganzes, dass wir da einen Überblick kriegen. Aber du bist nicht der Insolvenzanwalt. Nein, also grundsätzlich muss der Insolvenzverwalter nie Anwalt sein. Der braucht nur eine Tauglichkeit. Also er braucht ein ganz bestimmtes Profil. Das kann ein Kaufmann sein, ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer oder ein Anwalt. Okay, und du bist von dem, was du gelernt hast. So, und ich bin Diplom-Betriebswirt, das heißt, ich habe mich mit der Betriebswirtschaftslehre im Studium beschäftigt und habe diese Insolvenzordnung dann auch mir in den letzten vielen Jahren angeeignet, um eben mit dem Insolvenzverwalter entsprechend gesetzes- oder ordnungskonform arbeiten zu können. Dann formuliere ich meine Frage einfach nochmal anders oder meine Anmerkung. Du bist nicht der Insolvenzverwalter. Nein, Insolvenzverwalter könnte ich theoretisch sein. Bin aber in der Funktion und Rolle, in der ich momentan oder die letzten 10 Jahre das tue, wird immer ein anderer zum Verwalter oder am Anfang eher vorläufigen Verwalter bestellt und der bringt im Handgepäck mit seinen Sanierer, der dann vor Ort die Unternehmen A untersucht, so wie ich es gerade beschrieben habe, und B dann auch fortführt. Okay, und das ist eben deine Rolle. Das ist meine Funktion. Genau. Dieses Doppelspiel Verwalter und Sanierer spiele ich ja mit Bluta im überwiegenden Fall. Also Bluta ist ein Insolvenzverwalter hier aus der Gegend. Genau, der Herr Rechtsanwalt Michael Bluta in dem Fall. Okay. Ja, mit Sitz in Ulm. Daher rühren die meisten Beispiele, sagen wir es mal so. Und du könntest aber eben auch Insolvenzverwalter sein, theoretisch. Theoretisch, natürlich könnte ich das machen, aber denke nicht, dass eine Insolvenzverwaltung, die eben eine Tabellenabteilung hat, rechtliche Abteilungen hat, glaube ich, ist besser, wenn dieser rechtliche Teil in eben diesen sehr professionell gestalteten Strukturen bleibt. Also Firma statt Einzelperson. Richtig, das ist eine Firma, das ist eine richtige, das, die Bluta GmbH beispielsweise oder Grupp Brugger oder wie die alle heißen, ja, oder Schneider in Neu-Ulm, kann man ja auch sagen. Das sind ja eigentlich alles super professionelle Unternehmungen, die dieses Insolvenzthema in Perfektion, auch was die Abläufe und die Prozesse, die rechtlich notwendig sind, komplett abbilden können. Das kann ja eine Einzelperson gar nicht machen. Ja, okay. es gibt dir halt keine Aufträge, oder? Wird dir kein Richter Fälle geben, wenn du irgendwie hier Pappnase hast? Ja, genau, das ist ja auch das Gute und da möchte man sich ja auch dagegen verwehren. Man möchte ja einfach, dass nur höchst professionell ausgerichtete Unternehmungen, die auf dem rechtlichen, sage ich mal, rechtlich auf der Höhe der Zeit sind, dass die solche Fälle überhaupt kriegen. Und das Sanierungsgeschäft, das ist ja nochmal, das ist ein angekoppeltes Geschäft an diese Insolvenzverwaltung, eben mit diesem speziellen Handwerkskoffer. Ja. Ich denke schon, dass das ganz gut aufgehoben ist in den großen Kanzleien. Weil dort eben auch, ob das jetzt Baurecht ist, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Anfechtungsrecht, das sind ja so viele Rechtsgebiete, dann gibt es die Steuerberater, die man dazu braucht, WPs, also da gibt es ja ganz viele Aspekte, wo man einfach sagen muss, oder auch diese Einbindung in internationale Netzwerke. Ja. Das kann ein Einzelner so gar nicht darstellen. Das heißt, auch wenn du quasi dann in deiner Tätigkeit als Sanierer irgendwelche Fragen hast oder irgendwie Düssig. Was unklar ist, rufst du an und sagst, hey, ich brauche hier mal Rechtsbeistand. Genau, ich brauche Rechtsbeistand. Ich muss jetzt einen Sozialplan machen. Das ist erstmal verwalter eigene Aufgabe. Aber wer, warum, in welcher Struktur, wozu, in dieser Unternehmung, wann arbeitet, das soll ja der Sanierer eigentlich erstmal herstellen, diesen Setup. Klar. Ja, und dann geht man her und sagt, ich habe hier ein arbeitsrechtliches Problem, ich habe hier ein Mietrechtsproblem, ich habe hier ein steuerrechtliches Problem, ich habe hier, weiß der Teufel, also es gibt ganz viele. Ja. Ja. Und von daher denke ich, dieses Zusammenspiel ist nur so zu koordinieren. Ja. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal sozusagen das große Ganze aufspannen, dass wir den Kontext kennen. Also los geht's damit, dass eine Firma lustig vor sich hinwerkelt, alles ist gut, sie macht Umsatz, sie hat genügend Cashflow, alles ist toll. Und was muss jetzt passieren, dass eine Firma insolvent wird? Was ist sozusagen erstmal das Kriterium? Genau, es gibt relativ einfach, es gibt nur zwei Gründe. Entweder sie ist überschuldet, das heißt Verluste über mehrere oder ein Jahr, je nachdem wie groß der ist, führen dazu, dass das Eigenkapital aufgebraucht ist. Das hat man aber im Jahr 2009 aufgehoben als Insolvenzantragsgrund. Hat die Frau Merkel gemacht, weil sie festgestellt hat, dass sonst alle Unternehmen in Deutschland wahrscheinlich in der Krise sofort Insolvenzantrag stellen müssten. Der zweite und wesentlichere Grund und auch häufigere Grund ist die Zahlungsunfähigkeit oder die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das heißt also, wenn man gerade diesen Begriff Cashflow nimmt, wenn die natürlich immer negativ sind, dann wird selbst bei größtem Kreditvolumen irgendwann der Cashflow der Negative dazu führen, dass man nicht mehr zahlungsfähig ist. Und zahlungsfähig ist man im Prinzip dann nicht mehr, wenn die Bank beschließt, du kriegst nicht mehr Kredit. Nee, das ist in dem Augenblick, wenn man die gegenwärtig fälligen Verbindlichkeiten aufgerechnet mit dem, sage ich mal, Barvermögen und dem gegenwärtig auch fälligen Forderungen, wenn man die beide gegeneinander aufrechnet und man kommt auf ein Negativsaldo, dann ist man zahlungsunfähig. Aber ich könnte ja jederzeit mir einen neuen Kredit holen. Das ist dann die zweite, die sagen wir mal, vorgelagerte Stufe, dass man natürlich versucht, diese Zahlungsunfähigkeit über neue Kreditinanspruchnahme zu verhindern. Der Gesetzgeber hat da auch so eine berühmte 30-Tage-Frist eingesetzt, wo ein Unternehmen es eben versuchen darf, durch seine Organe versuchen darf, diese Zahlungsunfähigkeit wieder zu beseitigen. Gelingt es dem Unternehmen, dann redet man von der Zahlungsstockung. Gelingt es dem Unternehmen nicht, dann ist es entweder drohend zahlungsunfähig, wenn es das eben rechtzeitig erkennt, oder faktisch Zahlungsunfähigkeit, wenn tritt dann eben ein, zum Beispiel, wenn man keine Gehälter, keine Lieferanten, keine Kassen und so weiter mehr zahlen kann. Dann ist Ende Gelände. Und dann muss ein Insolvenzantrag, und zwar normalerweise durch die Geschäftsführer, die eben Organ sind, gestellt werden. Aber wenn die uneinsichtig sind, dann kann es ja häufig, und es passiert auch zu mehr als 50%, dann kommen diese Insolvenzanträge von draußen, weil die Gläubiger dann Angst haben, dass durch das Fortführen der Geschäftsführung noch weniger Geld übrig bleibt und ihre Forderungen dadurch noch kleiner oder die Forderungserfüllung eben, die Chance darauf noch weniger wird. Ja. Und wer stellt dann in dem Fall den Antrag? Also sehr häufig Kassen, Berufsgenossenschaften, Banken. Das sind die drei großen. Aber die müssen doch dann irgendwie den Einblick haben in die Kosten der Firma. Ja, das Finanzamt als viertes noch, ja. Die haben dann auch Einblicke. Das heißt, wenn ich jeden Monat in der Umsatzsteuer einen Erstattungsbetrag habe, kann ich mir mal ausrechnen, dass der wahrscheinlich jetzt gerade mehr einkauft hat, wie Umsatz gemacht hat. Ja, und da gibt es dann schon Indikatoren, die sind mittlerweile ziemlich gewieft, diese vier Gruppen, die Banken, Finanzamt, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, die stellen ja dann auch immer wieder Zahlungsstockungen fest. Und wenn das denen zu viel wird, dann ziehen die normalerweise die Reißleine. Die Organe des Unternehmens, wie du gesagt hast, sind ja dann eben auch verpflichtet, einen Antrag zu stellen. Ich glaube, da gibt es diesen Begriff der Insolvenzverschleppung. Genau. Das ist dann eben, wenn man nicht rechtzeitig anmeldet. Ist das auch eine Straftat oder sowas? Genau, also das hat eigentlich drei Aspekte. Diese Organe, die Geschäftsführer, die eben die Gesellschaft nach außen vertreten und oder Prokuristen, müssen ja, wenn sie feststellen, dass sie drohen zahlungsunfähig oder zahlungsunfähig sind, müssen die einen Antrag stellen. Das steht in 19 Inso drin. Aber die haben ja auch handelsrechtliche Verpflichtungen. Und die haben auch womöglich noch am Schluss des Tages auch noch, weil sie eben in zwar als Organ handeln, aber letztendlich auch noch privat haften. Mhm. Wenn sie es nicht tun, haben die auch noch zivilrechtliche Ansprüche gegen sich zu befürchten. Mhm. Das heißt also, die Insolvenzverschleppung, die gibt es in sehr vielen Fällen. A, weil man es nicht erkennen will, B, weil man es nicht erkennt oder C, weil man vorsätzlich, ja Flowtex und Co. eben sagt, es ist täuscht und betrügt. Und deswegen gibt es die Insolvenzverschleppung häufiger, als man denkt. Und du hast es vorhin gesagt, man muss Insolvenz anmelden, das heißt, da gibt es keine Alternative dazu. Nein. Wenn diese Zahlungsstockung eben länger als maximal 30 Tage oder in dem Augenblick, wo ich am ersten Tag erkenne, ich könnte es auch nach 30 Tagen nie beheben, muss ich am ersten Tag zum Amtsgericht gehen und sagen, hier zum zuständigen Insolvenzrichter und sagen, hallo, ich kann nicht mehr zahlen. Es gibt also auch in Deutschland, ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt meine Firma zu, ich merke, das läuft nicht, mach den Laden dicht. Das kann ich natürlich machen, das nennt man dann liquidieren. Ja, das darf ich tun. Jederzeit. Nicht nur du als Verwalter. Jeder. Jeder Unternehmer, ob Einzel- oder sagen wir mal Personen- oder Kapitalgesellschaften, können morgen beschließen, die Firma zuzumachen. Genau, ja. Aber dann müssen sie alle vertraglichen und arbeitsrechtlichen und handelsrechtlichen Bedingungen erfüllen und dann eben den Geschäftsbetrieb einstellen. Da darf aber am Schluss kein Gläubiger auch nur eine Mark verlieren. Also sprich, wenn ich den Laden zumache, muss ich trotzdem noch meine Schulden, Verpflichtungen... Komplett auf null. Okay. Dann kann ich liquidieren. Und im Insolvenzverfahren, da kommen wir dann gleich noch drauf, ist das eben möglicherweise nicht so. Das heißt, Insolvenzverfahren ist eigentlich das Sinnvollere in so einer Situation. Also das Schönere ist natürlich, wenn ich meinen Geschäftsbetrieb einstelle, alles bezahle und heimgehe. Ja. Fertig. Das ist aber bei laufendem Geschäftsbetrieb nahezu unmöglich. Ja, das heißt also, wenn ich schon kurz vor der Zahlungsunfähigkeit bin und beschließe dann, oh, ich glaube, ich habe keine Lust mehr, dann wird es in der Regel nicht dazu führen, dass dieser Gläubigerschutz, der im Fokus von Insolvenzrecht steht, dass diese Gläubiger mit einer hundertprozentigen Befriedigung rechnen können. Und genau dann, wenn sie das nicht können und wenn womöglich langfristige Verbindlichkeiten von Lieferungen oder auch Mietverträge, Personen, Menschen sind ja da angestellt, die kann ich nicht übermorgen kündigen. Ja. Da gibt es ein Arbeitsrecht, da gibt es ein Gesellschaftsrecht, ein Mietrecht. Also da gibt es viele Rechtsgebiete, die da einfach das Ganze so beeinflussen, dass ich eigentlich aus der Nummer nicht mehr rauskomme. Ja. Dann muss ich Insolvenzantrag stellen. Und nochmal kurz zur Begrifflichkeit. Es gibt ja auch den Begriff Pleite. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendeinen Begriff, der mir jetzt gerade gar Konkurs, nicht mehr ein. Konkurs, gab's genau. Früher. Also den Konkurs gab es bevor das Konkursrecht wurde abgelöst in Deutschland durchs Insolvenzrecht. Okay. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Okay. Ja? Ja. So, das ist mal das Erste. Und die Pleite, das ist eigentlich ein umgangssprachlicher Volksmund. Begriff. Das ist der Volksmund, der sagt, der ist Pleite oder Bankrott. Ja, stimmt, noch einer. Den gibt es auch noch, wobei der betrügerische Bankrott insbesondere im europäischen Raum schon auch nochmal eine Begrifflichkeit für sich ist. Das heißt, das ist dann, wenn jemand vorsätzlich eben die Gläubiger schädigt. Ja. Mhm. Ja. Okay, das heißt also, mit anderen Worten, wenn wenn es nicht mehr läuft in der Firma, dann, also ernsthaft nicht mehr läuft. Ernsthaft, ja. Klar. Dann ist the way to go eben eine Anmeldung oder die genau, Feststellung der Insolvenz. Dann stelle ich für mich fest, hoppla, ich bin zahlungsunfähig. Ja. Jetzt gibt es seit eben, letztem Jahr hat man ja versucht, dieses etwas ans angloamerikanische oder angelsächsische anzupassen, in der Form, dass man sagt, es gibt auch diese Insolvenzplanverfahren. Mhm. Das heißt, man macht, bevor man feststellt, dass man zahlungsunfähig ist, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, einen Plan, wie man aus dieser Zahlungsunfähigkeit wieder rauskommen könnte oder aus dieser schlechten wirtschaftlichen Lage. Und dieser Plan wird dann durch einen Sachwalter begleitet. Es wird auch ein Insolvenzantrag gestellt, es gibt auch Insolvenzgeld, aber es unterscheidet sich eben dann zur Regelinsolvenz dadurch, dass man mit Eröffnung des Verfahrens die alten Gesellschafter und die alten Geschäftsführer mit an Bord lässt. Mhm. Die haben dann sozusagen einen Aufpasser an der Seite, der das Ganze für die Gläubiger mitträgt sozusagen und guckt, dass man aus diesen roten Zahlen in die schwarzen wieder reinkommt. Und die Gläubiger werden dann wie früher beim Vergleich mit ganz bestimmten Quoten befriedigt, was das alte Geschäft angeht, und im neuen Geschäft marschiert man weiter. Also das ist so eine Anpassung ans europäische Umfeld. Da läuft es nämlich, gerade in England läuft das alles sehr viel anders. Oder wenn man sich diese Insolvenz von GM anguckt, da sieht man eben, das wurde dann in 3-4 Monaten am Gericht in Delaware durchgepusht. Auch die ganzen Airlines, ja, da waren ja alle inzwischen mal in der Situation. Genau. Mehr oder weniger. Das heißt, man hat dort andere Verfahren und da passt man sich jetzt im deutschen Raum etwas an und versucht es eben über diese Insolvenzplan- oder Schutzschirmverfahren, wie sie jetzt seit neuestem heißen, eben auch unspektakulärer, auch in der Außenwirkung, wenn es um Marken geht, unspektakulärer abzufackeln. Also sozusagen in der Regelinsolvenz, über die wir jetzt dann insbesondere reden, da wird sozusagen die aktuelle Geschäftsführung ersetzt durch andere Leute üblicherweise? Zumindest ein Teil. Ja. Ganz seltene Fälle bleiben sie auch da. Okay. Ja, aber in der Regel sind ja die den Karren gegen die Wand fahren, nicht unbedingt die ihn hinterher wieder sanieren. Ja, und deswegen darf der Verwalter dann natürlich auch kommen und darf sagen, okay, ich bringe meine Leute mit die regeln es dann. Und die haben ja auch das Handwerkszeug der Insolvenz ganz anders im Kopf. Ja, klar. Wie jetzt irgendein ein normaler, sage ich mal, Manager, der gut sein mag, aber der kennt ja die Instrumentarien nicht. Ja, ja. Du hattest jetzt vorhin gesagt, wir sprechen nicht über Privatinsolvenz. Mhm. Das heißt, über welche Insolvenzen sprechen wir denn? Nur über die Firmeninsolvenzen. Okay. Also GmbHs, AGs. Was ist jetzt zum Beispiel, also in Stuttgart ist gerade das Tierheim irgendwie kurz vorm Pleite gehen. Genau. Das wäre jetzt vermutlich ein Verein. Fällt der unter die gleiche Kategorie? Der fällt natürlich, also die Antragsgründe und alles, was drumherum gibt, fällt unter die gleiche Kategorie. Wir hatten auch hier einen Ringerverein in Aalen. Bluter hatte den, ja, und der war dann in der Bundesliga und man hat dann geguckt, dass man den auch durchbringt. Und das Tierheim in Stuttgart wäre nichts anderes. Ja, okay. Aber ich meine jetzt mit den Privatinsolvenzen, meine ich, wenn es jetzt eben einzelne Menschen sind, die sich jetzt ein Motorboot, eine Yacht und ein Flugzeug kaufen und dann hinterher den Quatsch nicht zahlen können und dann eben privat pleite sind. Mhm. Ja. Das sind Privatinsolvenzen. Also damit befasse ich mich null. Mhm. Okay. Und Freiberufler? Wie Freiberufler? Ja, die können auch insolvent werden. Gehen, genau. Aber das ist privat, ne? Genau, also das wäre auch eine Privatinsolvenz. Okay. Ja, immer wenn es eben personenbezogen ist. Genau. Mhm. Okay. Also sprich, deine Kunden in Anführungszeichen sind GmbHs, AGs, KGs, OHGs. Genau, so die ganzen alles das. Eigenen Personen, Rechtspersonen. Personen und Kapitalgesellschaften. Genau, okay. Gut, jetzt das Ziel des Insolvenzverfahrens ist ja idealerweise, dass der Laden eben nicht vor die Hunde geht, richtig? Naja, Vorsicht, das Ziel des Insolvenzverfahrens ist natürlich, dass erstmal die Gläubiger 100% Quote kriegen. Okay. Das ist die Oberprämisse. Darum geht's. Okay. Es geht um Gläubigerschutz, immer. So. Und jetzt muss man überlegen, wenn dann der Verwalter, der Vorläufige kommt, dann hat er ja in der Regel zwischen, sage ich mal, also maximal 3 Monate eben Zeit. Warum? Ganz einfach, weil das deutsche Recht vorsieht, dass die Arbeitnehmer ein Insolvenzausfallgeld maximal 3 Monate vor Eröffnung des Verfahrens bekommen können. Warte mal, da müssen wir vielleicht noch kurz was klären. Eröffnung des, also es gibt den, ich stelle den Antrag. Genau, dann gibt es ein vorläufiges Verfahren. Das geht 3 Monate? Maximal? Das kann auch 5 Monate gehen, Aber in der Regel macht man natürlich, muss man nach 3 Monaten das Insolvenzverfahren eröffnen, weil wenn man Mitarbeiter hat, ja, okay, dann würden die maximal 3 Monate vor Eröffnung werden die gecovert, werden die abgesichert über die Bundesagentur mit Insolvenzausfallgeld und danach nicht mehr. Mhm. Okay. Deshalb sind es meistens die 3 Monate. Es kann aber auch ein Jahr gehen, theoretisch. Okay, ja? Und dann haben die Arbeitnehmer halt Pech gehabt. Dann gehen die aber. Ja, ja, klar. So, das heißt, in Firmen funktioniert es dann eben nicht. Ja? Ja. Dann muss man sagen, okay, dann ist eben dieses Antragsverfahren 3 Monate in der Regel maximal. Dann kommt die Insolvenzeröffnung. Und dann tritt der Insolvenzverwalter an die Stelle der Geschäftsführer. Der ist dann quasi Geschäftsführer. Oder setzt eben solche Menschen wie mich dafür ein und sagt, okay, wir arbeiten jetzt auf eigene Rechnung und was er nicht darf, ist eben Gläubigerkohle vernichten. Er muss ja Masse mehren und schützen. Das mhm. heißt, wenn wir das Verfahren aufmachen und dann immer noch Verluste machen, dann würden wir ja den Grundauftrag, was ist Ziel des Insolvenzverfahrens, ja, nämlich Masse schützen und mehren, würden wir ja gar nicht erfüllen. Ja, das heißt, das Ziel von diesen 3 Monaten vor Eröffnung ist letztendlich herauszufinden, ob es überhaupt eine Chance gibt. Und wie. Mhm. Und einen Plan dafür zu erstellen. Und den Gläubigern und oder dem Gericht vorzulegen, absegnen zu lassen und dann das Insolvenzverfahren zu eröffnen. Klingt nach viel Zeug für 3 Monate. Ist Stress. Ja. Ja. Weil man muss, ähnlich wie der Notarzt, man muss ziemlich schnell erkennen, okay, den Teil kann ich gebrauchen des Betriebs, der ist unwirtschaftlich, der ist wirtschaftlich, die Menschen kann ich beschäftigen, die nicht. Muss dann in den 3 Monaten eben den Zuschnitt oder wie beim Formel 1 man sagt, ja, ein Setup finden, mit dem ich nach Eröffnung sofort mit Gewinn arbeite oder zumindest nicht mit Verlust. Ja. Und bist du da auch schon dabei oder kommst du erst nach Eröffnung? Ab der ersten Sekunde. Es ist okay, mein Job, mit dem Verwalter gemeinsam eben mit den Instrumentarien okay, einen Plan aufzustellen, wie diese Unternehmen, also A, geht's überhaupt? Ja. Und wenn es geht, wie? Mit wie vielen Menschen, mit welchen Aufträgen, mit ja, welchen Kunden, mit welchen ja, Lieferanten und mit welcher Liquidität. Ja. Reden wir erstmal kurz über den schlechteren Fall. Wenn ihr da sozusagen keine Chance feststellt mhm, und das Verfahren also nicht eröffnet wird. Dann wird es trotzdem eröffnet, weil die Verfahrenseröffnung hat nur damit was zu tun, ob die entstehenden Kosten des Verfahrens durch die bis dato dann ermittelte Masse gedeckt werden kann. Das Verfahren wird eröffnet, aber das könnte auch so weitergehen oder geht dann eben so weiter, dass man sofort mit der Öffnung schließt. Die Firma schließt? Mhm. Ja. Das okay, Verfahren ist dann trotzdem eröffnet. Und das ist immer die zwei Welten. Das Insolvenzverfahren kann man eröffnen, obwohl eine Fortführung nicht möglich ist. Insolvenzverfahren wird nicht eröffnet, wenn die Gerichtskosten, Verwalterkosten etc., wenn das alles nicht gedeckt werden kann durch die Masse. Also wenn es sozusagen so schlimm ist, dass man nicht mal das Verfahren bezahlen genau, kann. Genau, genau. Das heißt, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder das Verfahren wird nicht eröffnet, haben wir mhm, gerade gesagt, weil das Verfahren nicht bezahlt werden kann. In diesem Fall. Die Verfahrenskosten, genau. In diesem Fall ist die Firma dann am Ende. Wie nennt man den Zustand dann? Also das ist eine Betriebsschließung. Betriebsschließung, okay. Genau. Die zweite Möglichkeit ist, man eröffnet das Verfahren, schließt die Firma aber trotzdem, weil man keine Chance sieht. Genau, Betriebsschließung. Aber dann sind die Verfahrenskosten, dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet, aber der Betrieb trotzdem geschlossen. Und der dritte Fall ist, die Verfahrenskosten sind gedeckt. Aha, ich kann das Insolvenzverfahren oder der Verwalter eröffnet das Verfahren. Und dann geht man her und macht eine Fortführung des Betriebs. A, mit dem Zweck der Massemehrung. Ja. B, mit dem Zweck der Restrukturierung, Sanierung und eben des Verkaufs des Unternehmens. Immer ein Verkauf? Sehr häufig, okay, in den meisten Fällen. Und dann kann ich ja über den Verkauf dieser Assets und über Verkauf von Kundenlisten, von ja, Patenten und so weiter, tralala, kann ich natürlich Geld in die Kasse kriegen. Ja. Und dieses Geld kommt ja dann den Gläubigern zugute. Und Nebeneffekt, die Jobs bleiben, jetzt nehmen wir diesen Fall Märklin oder nehmen wir André, nehmen wir den Fall Geiger da draußen in Iggingen. Ja, in diesem Fall ist es einfach so, dass durch diesen Verkauf der Assets, also der wesentlichen Gegenstände des Unternehmens plus immaterieller Werte, kommt sehr viel Geld in die Kasse. Und dieses Geld wird dann zum guten Schluss alles eingesammelt und wird den Gläubigern zum Ende des Verfahrens dann ausgeschüttet. Daran sieht man ja aber schon, dass, wie du vorhin gesagt hast, dass das primäre Ziel der Schutz der Gläubiger ist, weil wenn die Firma ihre zentralen Assets verkauft, ist das ja möglicherweise auch nicht besonders förderlich für das weitere Glück der Firma. Ja? Doch dann, wenn alle Assets samt den Mitarbeitern, dem Know-how und allem weitergeht, okay, in beispielsweise einer neuen GmbH aufgeht, okay, mhm, ja, dann ist doch klar, wenn ich diese, nehmen wir mal Maschinen, wenn ich die Maschinen eines laufenden Geschäftsbetriebs in eine neue GmbH einbringe, alle Menschen in die neue GmbH, ja, gehen, dann werden doch sicherlich die Werte des Verkaufs viel höher sein, als wie wenn ich das einem Maschinenhändler gebe und das alles zu Zerschlagungswerten veräußere. Ja. Das heißt, daraus holt man natürlich extrem massefördernde Mittel raus. Ja. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass, keine Ahnung, irgendjemand hat ganz tolle Maschinen, man kann die aber hier nicht mehr verkaufen, sondern man kann die nur nach Amerika verkaufen. Mhm. Dann tun wir das. Sind natürlich die Jobs weg. Genau. Das könnte heißt, sein, aber dann hätten wir ja keine Fortführung und da hätten wir vielleicht eine Fortführung, da müsste ich aber trotzdem ja das Unternehmen schließen und einzelne Maschinen, ja, nach Amerika verkaufen. Ja. Das steht in der Insolvenzordnung auch nicht drin, dass der Verwalter das so tun müsste. Ja, aber die Praxis zeigt, dass wenn Unternehmen im Ganzen veräußert werden, wenn also so ein Betriebsübergang stattfindet, dass dann natürlich A, weil ich die Menschen nicht kündigen muss, fange ich mal damit an, denen muss ich Abfindungen, Sozialpläne und so weiter zahlen oder in dem Fall der Verwalter aus der Masse, schmälert die Masse. Die Verkaufswerte der Maschinen werden geringer sein und womöglich habe ich auch noch Schadensersatzansprüche aus nicht erfüllten Mietverträgen. Ja, die laufen ja auch noch gegen diesen Massetopf. Das heißt, ich schmälere ja dann insgesamt, wenn ich so eine Schließung mache und eben dieses einzeln veräußern mache und die Menschen alle heimschicke, dann schmälere ich ja die Masse erheblich. Mhm. Ja, wenn ich das alles am Stück veräußere, dann habe ich natürlich, womöglich tritt der in den Mietvertrag ein, ich habe keine Forderung aus nicht erfüllten Mietverträgen, ich habe keine Sozialpläne für Hunderte von Menschen, die Maschinenverkaufswerte sind höher. Ja, und meistens kriege ich auch noch was von den Firmennamen oder für Aufträge, Kundenaufträge. So, und diese Faktoren führen natürlich dazu, dass die Masse tatsächlich gemehrt wird. Okay, und was nirgends steht, aber schön ist, es bleiben Jobs übrig. Ja, klar. Ja, da war noch was. Ja, genau. Ja. Und die Entscheidung, in welche Richtung es da geht, die passiert ich sage jetzt mal immer in diesen 3 Monaten, genau, oder danach. Okay. Alle Verhandlungen mit Banken, mit potenziellen Käufern, mit der Frage, ob die Mitarbeiter vielleicht davor 20% weniger arbeiten würden, alles in den 3 Monaten. Alles nach Eintreffen. Klingt so, als ob danach alles stressfrei wäre. Ja, genau, klingt so, aber der Unterschied ist eben, dass wir ja dann einen Plan beim Gericht vorlegen, wie man das machen möchte. Und dieser Plan muss ja A, auch eingehalten werden, und B, okay, die ganzen Parameter, die man setzt, auch die muss man ja dann, das ist ein erster grober Zuschnitt einer Sanierung. Ja. Naja, damit ist aber nicht getan. Dann heißt ja, ich muss ja dann trotzdem auch in Technik, ich muss aufpassen, dass ich First-Rand-Quoten, nehmen wir mal so einen Lackierer, ja, dass die nicht auf einmal abstürzen, weil ich nichts mehr in die Wartung reinstecke. Ja. Ich muss nach dem Material gucken, ich muss das Ganze auch finanzieren. Ja, ich habe ja auch einen Cash, aber ich habe ja keine Banken, keine Kreditierenden. Ich lebe ja nur von den eingesammelten Mitteln der ersten 3 Monate, in Anführungszeichen. Ja. Ja. So, das heißt, ich muss also permanent die Liquidität überprüfen. Ich muss die Wirtschaftlichkeit überprüfen. Ich muss natürlich bei einem Produktionsbetrieb permanent die Dinge tun, die der Betrieb sonst auch tut. Ja. Ich muss auch gesetzliche Auflagen erfüllen. Ja. Nur mal ganz kurz. Wenn ihr da jetzt quasi einen Plan gemacht habt in den ersten 3 Monaten, dann sagtest du gerade, der muss beim Amtsgericht oder beim Richter, muss der... Bei den Gläubigern beim Gericht vorgelegt werden, genau. Also sprich, die Gläubiger, erstmal musst du, im Prinzip musst du einen Plan vorlegen beim Gericht, wo im Prinzip draufsteht, dass alle Beteiligten mitmachen. Das heißt, du musst natürlich erstmal mit den ganzen Beteiligten reden und die alle ins Boot holen und dann wirst du letztendlich vom Staat genehmigt. Nee, nicht Staat, Gläubiger. In der Regel bildet man sogar heute einen Gläubigerausschuss. Man legt diese Fortführungsplanung den Gläubigern bei Gericht vor. Ah, okay. Ja, und dabei sein des zuständigen, sage ich mal, Insolvenzrichters. Ja, okay. Das tut dann der Insolvenzverwalter. Wir sitzen dann oder ich sitze dann da dabei und kann das auch erläutern, was man sich dabei gedacht hat. Ja. Und dann wäre schon so, dass wenn das jetzt alles negativ wäre, würden die Gläubiger sagen, ne, Insolvenzverwalter, das darfst du nicht tun oder solltest du das nicht tun. Mhm. Das heißt, aber nie tun, wenn es negativ wäre. Ja. Das heißt, der Richter vermittelt quasi nur die Verhandlungen in Anführungszeichen zwischen den Gläubigern und dem dann einbestellten Verwalter. So ungefähr kann man es sehen. Also genau. Okay, das Gericht ist quasi nur der neutrale Boden. Ja, neutral. Nicht nur Ort. Der darf schon auch im Zweifel dann sagen, was er nicht gut findet. Und okay. Das wird er dann auch tun, dem Verwalter. Aber der Verwalter wird nie eine Planung vorlegen, die eben die Masse nicht mehrt und oder schützt. Ja. Wie lebt ihr dann eigentlich? Von was werdet ihr bezahlt? Vom Staat oder seid ihr anteilsmäßig an dem, was ihr da errettet, beteiligt? Nein, diese Gebühren, die da abgerechnet werden, die stehen in der Insolvenzordnung drin und richten sich ausschließlich nach dem Wert der am Anfang verwalteten und oder freien Masse. Also wenn ich jetzt 100 Maschinen verwalte, die sind alle 1.000 Euro wert, dann verwalte ich eben 100.000 Euro und wenn ich 10 Maschinen verwalte, die auch 1.000 Euro wert sind, genau. Dann ist eben die verwaltete Masse und die zählt im vorläufigen Verfahren. Danach richtet sich die Bezahlung des Verwalters, nach tatsächlich verwalteten Masse und hinterher eben auch nach der freien Masse. Das heißt, wenn freie Masse ist, wenn alle Maschinen in der Bank gehören, dann habe ich zwar eine verwaltete Masse von 100.000, aber die gehören ja eigentlich, weil sie sicherungsübereignet sind, der Bank. Das heißt, ich habe dann null freie Masse. Ja. Und wer bezahlt das dann, diese Gebühren? Die Masse bezahlt es. Okay. Mhm. Das heißt, mein Job ist es zu gucken, dass die Masse gemehrt wird, operativ, und dann eben auch so viel Geld da ist, dass alle Beteiligten, Gerichtskosten, Verwalter, mich selber, dass das alles da ist in dem großen Topf und dass man daraus bezahlt. Also sprich, es gibt quasi eine gesetzlich vorgeschriebene Gebührenordnung, wie bei Anwälten und Ärzten üblich, sage ich jetzt mal. Genau, und da steht drin, was so ein Insolvenzverwalter verdient. Ist also auch ein Anmärchen, dass man denkt, die verdienen sich dumm und doof. Das liegt nämlich einfach schlicht an der verwalteten oder freien Masse. Genau, aber das Schöne an der Sache ist ja dann, dass es zumindest mal, was die Incentives angeht, beide in die gleiche Richtung gehen. Also du verdienst mehr, wenn du es schaffst, eine größere Masse zu erzeugen, was ja aber eben auch dem Unternehmen hilft, weil das, oder den Gläubigern. Richtig. Also Ziel des Verfahrens und von dir ist in die gleiche Richtung. Genau, es ist kein Zielkonflikt in diesem Punkt drin. Ja, wenn wir also eine Fortführung machen und da gibt es keine freie Masse, dann kann ja niemand aus dieser Masse oder aus dieser Wirtschaftenmasse irgendwie bezahlt werden. Ja, genau. Und das wiederum dient ja gleichzeitig den Gläubigern und das möchte das Gericht auch sehen. Ja. Also da gibt es eine ganz klare oder zumindest mal keine Zielkonflikte. Ja. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, in diesen 3 Monaten passiert nichts in folgendem Sinn. In der Zeit werden die Arbeitnehmer durch das Insolvenzgeld von der Bundesanstalt bezahlt und alle Beteiligten versuchen, einen Plan zu machen für die Zeit nach diesen 3 Monaten oder wie viel es auch immer das sind. Genau. Nach diesen 3 Monaten, wenn das Verfahren eröffnet wird, agiert die Firma weiter, aber eben unter Steuerung, Kontrolle des Sanierers. Des Insolvenzverwalters und des Sanierers, genau. Und was ist jetzt da anders als im regulären Betrieb? Warum sollte die Firma da wieder auf die Beine kommen, wenn sie vorher Probleme genug hatte, um insolvent zu werden? Also verstehe ich, ist da jetzt anders? Was ist anders? Eigentlich relativ einfach. Nehmen wir an, eine Firma hat 10 Aufträge. 10 große Aufträge, sei ein Zulieferer Automobil, dann wird der Verwalter oder der Sanierer wird versuchen herauszufinden, welche dieser Aufträge unter der gesetzten Konfiguration, also Größe, Maschinen, Anzahl Mitarbeiter, wirtschaftlich abzuarbeiten ist. Mhm. Stellt jetzt der Verwalter oder in dem Fall eben ich als Sanierer fest, 7 von den 10 Aufträgen kann man nicht wirtschaftlich sinnvoll abarbeiten, weil eben falsche Planprämissen drin sind, dann kann der Unternehmer normalerweise, wenn er ja mal einen Vertrag unterschrieben hat, kann er ja nicht sagen, lieber Bosch, lieber Daimler, ich mag nicht mehr, ich gebe dir den Auftrag zurück. Ja. Jetzt kommt das Spannende. Der Sanierer oder die Sanierung in der Insolvenz hat, so nenne ich es immer, einen eigenen Werkzeugkoffer. Den mache ich auf und da steht, da sind eben Instrumente drin und die muss ich anwenden, die sagen, ich kann nach Eröffnung des Verfahrens in ganz bestimmte Verträge, also auch Aufträge oder Mietverträge oder arbeitsrechtliche Verträge, das ist nochmal anders, aber bleiben wir mal bei den beiden, in Aufträge eben nicht mehr, einfach nicht eintreten. Mhm. Das heißt, wenn ich von den 7 nur 3 finde, die gut sind, dann muss ich den Zuschnitt der Firma natürlich auch um 70% verkleinern, möglichst in der Fläche, in der Mitarbeiterzahl, in vielen Dingen, und das Kostengefüge so anpassen, dass diese drei Aufträge, das ist jetzt ein bisschen wenig, aber das ist halt ein schlimmer Fall, diese drei Aufträge kostendeckend durch die Kosten, die ich dann eben nach Eröffnung verursache, abgearbeitet werden können. Und das kann der Unternehmer normal nicht, weil ich kann sagen, nö, ich trete einfach in ABC bis Nummer 7 nicht ein. Ja. Der Schadensersatz, der dann normalerweise dem Unternehmer ja auf die Füße fällt, der landet in der Insolvenztabelle als Anspruch gegen die Masse. Der Unternehmer normalerweise müsste zu 100% diese Ansprüche erfüllen. Ja. Kann er aber nicht. Naja. Und wir müssen nicht. Das heißt, die Guten ins Kröpfchen, ins Töpfchen, die Guten, genau dieses Spiel spielen wir. Und das heißt, wenn ich dann also nur noch 30% des Umsatzes habe, muss ich natürlich logischerweise in der Regel auch 30% meiner sonstigen Kosten, meiner betrieblichen Kosten eben daraufhin anpassen. Ja. Und dann marschiert ja das Ding wieder los. Also sprich, du sagst quasi, auf der einen Seite könnt ihr Dinge, die nicht funktionieren können, loswerden. Die kann man abschneiden, die kann man abhacken. Ja. Aber auf der anderen Seite muss natürlich dann die neue Konfiguration schon angepasst sein. Ja, und dann aber auch wieder funktionieren, und zwar auch jenseits der Insolvenz. So ist es. Weil wenn ich dann, und das ist das Gefährliche, wenn ich in diese Aufträge eintrete, nach Insolvenzeröffnung, dann habe ich exakt die gleichen Verpflichtungen, wie der Unternehmer sie sonst auch hat. Also nochmal, das heißt, nach diesem Magic-Datum ist alles wie vorher, nur dass du jetzt am Ruder sitzt und nicht der in Anführungszeichen Pappnase, die es gegen die Wand gefahren hat. Beispielsweise, wenn es nicht dumme Umstände waren, nennen wir es mal. Genau. Ne? Aber genau. In diesen drei Monaten kannst du dir eben das Unternehmen mit Spezialregeln so zurechtschneiden, dass es dann danach auch wieder funktioniert. Genau, ich gehe auf der einen Seite her und habe diesen 103 Inso, das ist ein ganz toller Paragraph, der sagt, der Verwalter kann eintreten, muss aber nicht. Und in Verträge. Genau, in Verträge. Und dann habe ich noch einen 113 Inso, der sagt wiederum, ich kann alle Mitarbeiter, egal wie lange die da sind, mit entsprechender Sozialauswahl in spätestens drei Monaten loswerden. Was ich sonst ja auch nicht könnte. Ja, ja, klar. Ja. So, das heißt, ich habe also auf der einen Seite kann ich dann in Verträge eintreten oder nicht eintreten und habe auf der anderen Seite, auf der Kostenseite, habe ich auch dieses Instrument. Ich kann sagen, den Mietvertrag erfülle ich nicht. Den Stromliefervertrag erfülle ich nicht. Ja. 44 Putzfrauen für 30 Leute gibt es auch nicht mehr. Ja, und die Zeitschriften für 18.000 Euro tun wir auch mal weg. Ja. So, und normalerweise würden da ja Klagen und Ansprüche gegen die Unternehmung kommen. Und die alle landen wie in einem Art Rückschlagventil, zack, alle in der Insolvenztabelle und werden dann am Schluss des Verfahrens quotial, wenn sie auf der gleichen Rangstufe sind, befriedigt. Gegen die Masse. Gegen die Masse, genau. Und was heißt in Verträge eintreten? Also wenn ich jetzt dem Bosch schon 3 von 100 Maschinen geliefert habe, ist es dann schon zu spät? Oder kann ich dann immer noch sagen, jetzt mache ich aber nicht die restlichen 97? Genau, dann fahre ich zum Bosch hin, sage, pass auf, die Maschine kostet mich zum Produzieren 150, du willst 93 bezahlen, lieber Bosch, willst du in Zukunft 150 bezahlen oder Daimler oder Müller-Meyer-Schulze? Und wenn der dann sagt, tue ich, dann trete ich in den alten Vertrag nicht ein, schließe einen neuen nach Eröffnung, weil vorher kann ich es ja gar nicht. Vorher sind ja die alten Organe ja zum Beispiel Geschäftsführer noch da. Ah, der Tausch findet erst nach den 3 Monaten statt. Genau, aber es gibt in der Regel einen sogenannten Zustimmungsvorbehalt. Das heißt, der Geschäftsführer darf alles tun, aber nur wenn der Verwalter oder sein Bevollmächtigter zustimmt, also in dem Fall wir. Ja. Ja. So, und das heißt, also bleiben wir bei dem Beispiel Bosch. Oder der Bosch sagt, nee, es gibt 93 und keinen Cent mehr. Dann sage ich Bosch, okay, dann kauf die anderen Maschinen woanders. Ich produziere sie dir nicht. Ja. Und dann könnte der Bosch ja normal hergehen und sagen, so, und den hole ich mir jetzt aber. Jetzt habe ich mich ganz darauf verlassen und jetzt nehme ich selber Schaden. Ja. Und diesen Schaden könnte ich ja normalerweise geltend machen gegen die Unternehmung. Kann er auch. Aber nur im Sinne einer Insolvenzforderung. Und kann der Bosch auch, also ich vermute, das kommt selten oder nie vor, aber könnte der auch sagen, okay, also wenn sich das insolvente Unternehmen, wenn es in diesen Vertrag eintritt, kann der Bosch dann trotzdem sagen, nee, aber ich möchte nicht mit diesem Insolvenzverwalter zusammenarbeiten, ich möchte nur mit dem alten Geschäftsführer, und wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann... Kann er schon sagen, aber das macht nichts. Dann sagt der Verwalter oder sein Sanierer, nö, ist dein Problem, du kannst mich nicht dazu zwingen, weil das Gericht hat ja eben einen Beschluss dann vorgelegt, ein Antragsverfahren einzuleiten nach Antrag oder eben das Verfahren zu eröffnen. Und in dem Augenblick, wo das Verfahren eröffnet ist, hat eben die alte Geschäftsführung in Anführungszeichen nichts mehr zu sagen. Ist ausschließlich der Verwalter. Aber das heißt, die Verträge sind dann in dem Moment nicht mehr, so wie es sonst meistens bei Verträgen sind, wie nennt man das? Dass für beide die gleichen Bedingungen gelten. So, genau. Der eine darf nur kündigen, wenn der andere auch kündigen darf oder so. Das ist dann halt nicht mehr so. Das ist dann unsymmetrisch. Also der Verwalter kann in diesen Vertrag nicht eintreten. Oder wird teilweise ja, oder kann eben nach Aufforderung, muss er sich erklären, trete ich ein, trete ich nicht ein. Das ist eine, das andere ist aber natürlich, wenn der Verwalter den Vertrag nicht erfüllt, zu 93 statt zu 150, dann kann natürlich der Bosch auch sagen, oder Müller sagen, nein, zu 150 möchte ich nicht und kann diesen Vertrag auch kündigen. Mhm. Aber der Bosch kann halt nicht sagen, ach, das ist ja praktisch, mir ist aufgefallen, ich brauche diese Maschinen gar nicht mehr, auch nicht für 93. Mhm. Das heißt, die nehme ich jetzt auch nicht mehr. So, und jetzt kommt der entscheidende Augenblick, wenn der Bosch sich mit diesen 100 Maschinen zu 93 gebunden hat und der Verwalter tritt ein, dann macht's Klick und der Bosch muss sie abnehmen. Okay. Mhm. Nur, das kann natürlich zum Vor- und zum Nachteil sein. Wenn ich solche Verträge nicht finde oder nicht alle finde, an die ich gebunden bin, und mir geht da irgendeiner durch die Lappen und ich erfülle den womöglich nicht und verhalte mich ein halbes Jahr lang ruhig und dann kommt der Bosch nach einem halben Jahr oder der Müller und sagt so, die nächsten Maschinen bitte und ich habe die gar nicht produziert, dann kann ich trotzdem womöglich Ansprüche generieren durch eben entsprechendes Verhalten. Ja. Aber deswegen guckt man euch in den ersten 3 Monaten des Verfahrens immer ziemlich, wenn es denn 3 sind, meistens sind so 6 bis 8 Wochen. Ja, dann meistens geht ja auch 1 Monat, haben die Menschen schon kein Geld gekriegt. Ja? Und dann wird es auch unruhig im Betrieb oder Mitarbeiter oder können ja alle, die Geld zu bekommen hätten, können ja so einen Antrag stellen. Ja. Also meistens sind 6 bis 8 Wochen und in den 6 bis 8 Wochen muss man sehr genau gucken. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Arbeitsverträge. Ich meine, du kommst dann sicherlich gelegentlich in die Situation, Leute kündigen zu müssen. Das ist sicherlich nicht so angenehm. Also wir haben ja eben dieses Beispiel. Ich habe nur noch 3 von 10 Aufträgen, die ich wirtschaftlich durchführen kann. Also brauche ich ja auch nur noch 30% des Personals im schlimmen Fall. Ja. So, das heißt, man muss dann eben, je nachdem, nach Betriebsgröße in der Regel wird man Interessenausgleich Sozialplan machen und wird eben diese Überhänge an Personal abbauen. Und und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Firma vorher aufgeblasen und ineffizient war? Nee, das kann einfach sein, dass so viele Aufträge nicht wirtschaftlich abarbeitbar sind, dass ich so viele Menschen hinterher auch gar nicht mehr beschäftigen kann. Also muss ich natürlich dieses Maschinen- oder Auftragsvolumen und die Kapazitäten sowohl in Maschinen als auch in Menschen, die muss ich logischerweise anpassen. Aber die Leute haben, also andersrum, du hast vorhin gesagt, dass das Schöne in Anführungszeichen in der Situation ist, dass du die Leute eben auch einfacher kündigen kannst, als es unter normalen Bedingungen, ne? Genau. Ewig lange Kündigungsfristen. Genau. Ist es dann, da haben die Mitarbeiter ja einen Nachteil davon, logischerweise, weil die jetzt eben nach kürzerer Zeit auf der Straße stehen, statt nach längere Zeit. Genau, die Kündigungsfristen, wenn die eben nach 20 Jahren Betriebszugriff ein halbes Jahr wären, dann sind die halt hier maximal auf 3 Monate gedeckelt. Haben die Leute dann der Nachteil, der ihnen entsteht durch die kürzere Kündigungsfrist, wird das vom Staat irgendwie aufgefangen oder haben die dann sozusagen auch in Anführungszeichen Pech gehabt, weil die Firma halt insolvent gegangen ist? Die haben, wenn jetzt ein Mitarbeiter nach 3 Monaten maximal kündbar ist, weil das in der 113 INSO so drinsteht und der Verwalter kündigt, dann wäre ja noch während 3 Monate übrig ein Anspruch. Ja. Die wiederum könnte der Mitarbeiter gegen die Masse in der Insolvenztabelle anmelden. Aber er wird dann quasi gleichgestellt mit allen anderen Gläubigern. Ja. Und je nachdem, wie hoch die Quote ausfällt, kriegt er von seine 3.000 Euro mal 3 Monate brutto, kriegt er dann halt 10% oder 2% oder 30%. Und das heißt, er verliert natürlich auch Geld. Also der hat genauso Pech wie die anderen Gläubiger. Der hat genauso Pech, ja. Okay. Diese Tabelle, von der du sprichst. Insolvenztabelle, sind, genau. Sind quasi die Liste aller Forderungen. Mhm. Und dann erwirtschaftest du nachher durch Verkauf oder sonst was eine Masse von X. Mhm. Und dann wird das einfach quasi anteilsmäßig dividiert. Genau, dann wird diese Insolvenzforderung, die Summe der Insolvenzforderungen, wird der Masse gegenübergestellt. Jetzt gibt es aber da ein paar kleine Besonderheiten. Aus der Masse gehen bevorrangigte Gläubiger und gesicherte Gläubiger vorher ab. Gesicherte Gläubiger ist zum Beispiel eine Bank, die eine sicherungsübereignete Maschine hat. Mhm. Die kriegt dann eben aus dieser Masse bevorrangigt irgendwas. Gerichtskosten, Verwalterkosten sind auch bevorrangigt. Und wenn die alle weg sind, dann bleibt eine Masse X übrig und eine Masse Y an Forderungen steht dem gegenüber. Und daraus entwickelt, mhm, kann man sich ja eine Quote errechnen. Ja. Und das heißt, alle, die auf der gleichen Rangstufe stehen, kriegen dann eben quartial das Gleiche, also 5,9834%. Und das, ja, macht dann eben entsprechend X aus. Und dieses Bevorrangigtsein ist einerseits wahrscheinlich gesetzlich geregelt, zum, genau, Beispiel eben der Verwalter. Genau, oder die Gerichtskosten. Gerichtskosten. Oder eine Bank oder vielleicht auch andere Institutionen können auch Verträge... Lieferant. Genau, aber das muss man beim Abschließen des ursprünglichen Vertrags schon... Genau, also so Eigentumsvorbehalte zum Beispiel von Lieferanten. Mhm. Mhm. Wenn ein Lacklieferant Lack liefert und sagt, bis zur vollständigen Bezahlung, bla bla bla, bleibt diese Ware in meinem Eigentum. Mhm. Ja? Oder sogar sagt, okay, wenn die Ware verarbeitet wird, also ein Türgriff oder eine GPS... ein GPS-Deckel entsteht und ich verkaufe diesen GPS-Deckel an VW, Ford, bla bla, dann, immer dann, wenn diese Eigentumsvorbehalte verlängert und oder erweitert sind, dann hat er eben ein anderes Sicherungsrecht wie der ganz, mhm, normale Mensch, der dann einfach irgendwas oder eine Firma, die irgendwas liefert und eben keine entsprechenden Eigentumsvorbehaltsrechte hat. Warum sollte eine Firma was liefern, ohne das auf den Lieferschein oder sonst wo drauf zu schreiben? Also, frage ich mich auch. Also es gibt immer, es gibt aber immer noch genug, die eben den einfachen Eigentumsvorbehalt haben, okay, und die eben keine Rechte an der weiterveräußerten Ware, ja, haben. Ja, und das ist natürlich schon bei einem hohen Umschlag von Lacken, von Rohteilen, kann man natürlich schon hinkriegen, dass einfache Eigentumsvorbehalte schlicht weg sind. Mhm. Aber so allmählich spricht es sich bis zum kleinsten Unternehmer durch. Aber als Mitarbeiter kannst du das nicht haben, da hast du Pech gehabt. Nö, als Mitarbeiter kann man es nicht haben. Okay. Da hat man ja dann übrigens im Gegensatz zum Ausland, zum Europäischen, es gibt so gut wie nirgends was? Insolvenzgeld. Ach so, okay. Ja, in England ist das einfach so, da kommt der Verwalter, ja, und dann sagt er, okay, kann ich dich nicht bezahlen, also gehst du. So, da gibt's keine Agentur, die erstmal 3 Monate rückwirkend, mhm, vor Eröffnung des Verfahrens die Löhne covert. Mhm. Natürlich auch nur bis zu einer gewissen Höhe, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Aber die erreichen die normalen Werker eigentlich auch nicht. Mhm. Ja, die sind bei 5.000, 6.000 Euro, es gibt eine Grenze. Mhm. Okay. Wie ist denn das für den Arbeitnehmer? Wenn der kein Geld kriegt, muss der dann auch nicht arbeiten? Nein, dann muss er auch nicht arbeiten. Ja, deswegen kommen ja die 3 Monate auch zustande, weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist alles schön und gut, ja, arbeite doch mal noch für 2 Monate für nichts, dann sagt er hier, ich glaube, ja, das muss nicht sein und hat dann eben auch ein entsprechendes Sonderkündigungsrecht. Ja, es könnte ja sein, dass er noch arbeitet und denkt, er kriegt noch Geld oder halt es noch nicht klar ist, ob er da noch was für kriegt oder nicht, aber darf er dann sagen, nö, ich schon im letzten, genau, Monat nichts gekriegt habe, dann gehe ich jetzt diesen Monat nicht zur Arbeit. Ja, er hat im Prinzip ein Sonderkündigungsrecht, aber das wird natürlich in dem Augenblick, wo ich dieses Insolvenzausfallgeld, wo man das beantragt oder der Verwalter beantragt, ja, wir machen dann aber Folgendes, wir schreiben dann ja auch noch an die Arbeitsagentur, dass wir darum bitten, dass dieses Insolvenzausfallgeld nicht nach Eröffnung des Verfahrens erst bezahlt wird, sondern dieses Insolvenzausfallgeld wird auch noch vorfinanziert. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter Januar kein Geld kriegt und wir kommen am 15. Februar, werden wir und dann nehmen wir mal an, am 31. März wäre das Verfahren die vorläufige und das Verfahren wird dann am 1. April eröffnet. dann wäre es ja in der Regel so, dass dieses Insolvenzausfallgeld erst dann, wenn das Verfahren eröffnet ist und alle Formalitäten erledigt sind, würde das Geld bezahlt. Rückwirkend zwar, rückwirkend, aber es würde erst. Ja. Aber die Mitarbeiter hätten ja ihre laufenden Kosten, 3 Monate quasi würden die im Regen stehen. Ja. So. Ja. Und das macht man dann eben bei laufenden Geschäftsbetrieben, wo man dann sieht, oh, die kann man fortführen und da brauche ich die Mitarbeiter, sonst gehen die mir. Ja, geht man dann her und finanziert auch zu Lasten der Masse, zumindest was den Zins angeht, gibt es einen dreiseitigen Vertrag. Das heißt, einmal schließen wir mit einer Bank oder der Verwalter schließt einen Vertrag ab mit der Bank, dass die Ansprüche, die die Mitarbeiter alle haben, an die Bank abgetreten werden. Die Ansprüche kommen von der Agentur. Ja? Die Bank finanziert an die Mitarbeiter über den Verwalter das Geld vor und wenn dann das Verfahren eröffnet ist, holt sich die Bank von der Agentur das Geld wieder. Das sind alles so Sachen in den ersten schicken 3 Monaten. Das macht die Bank aber auch nur, wenn die Vertrauen hat, dass das Verfahren eröffnet wird, oder? Die Bank, nö. Die kriegt es ja von der Agentur. Genau, die Bank geht nie ein Risiko ein, wie immer. Ja, und holt sich das Geld logischerweise durch Abtretung der Ansprüche, die der Mitarbeiter gegen die Agentur hat. Okay. Also das sind so Instrumente, die haben die ganzen Ausländer nicht. England 0, Frankreich 0. Ja, also schon interessant. Was ist denn in deinem Werkzeugkasten sonst noch so drin? Also wir haben schon gesagt, Leute also, schneller kündigen. Also wir haben Arbeitsrecht, genau, wir haben arbeitsrechtliche. Wir haben, sage ich mal, alles, was handelsrechtlich abläuft oder eben normale Werkverträge, gibt es eben diese Nicht-Eintritt oder Eintritt. Ja. Dann gibt es eben verkürzte Kündigungsfristen für Mietverträge. Auch ein ganz wichtiges Instrument, ja, weil wenn ich Teilbetriebe schließe, dann kann ich eben sagen, okay, ich trete eben in diesen Mietvertrag nicht ein oder ich habe ihn eben entgegen allen vertraglichen Bestimmungen maximal ein halbes Jahr an der Hacke. Ja, das sind schon mal 3 ganz wesentliche. Ja. Ja. So, dann nochmal bei den Mitarbeitern, außer der Tatsache, dass man jeden Vertrag innerhalb von 3 Monaten beenden kann, ist eben so, dass wenn man Interessenausgleichssozialplan macht, der zumindest nicht diesen strengen Maßstäben unterliegt, was die Sozialauswahl angeht, wie sonst. Ah ja, okay. Der darf nur nicht grob fehlerhaft sein. Und jetzt kommt noch was. Also sprich, du darfst die guten Leute behalten und nicht die mit 4 Kindern, irgendwie, um halt böse zu sein hier. Überspitzt formuliert. Ja, also sagen wir mal so, der entscheidende Punkt liegt darin, dass nicht der Verwalter muss nachweisen, dass er nicht grob fehlerhaft gehandelt hat, sondern Beweislastumkehr haben wir hier. Ah. Der klagt, muss beweisen, dass der grob fehlerhaft war. Und es wird ihm kaum gelingen. Den Fall hat man jetzt noch selten. Ja. Bis nie. Ja. Das sind also die ganz wesentlichen Instrumente, die es eben gibt. Dann gucken wir mal jetzt so deinen Alltag ein bisschen an, also deine konkrete Tätigkeit. Macht Sinn, dass wir trennen vor den 3 Monaten, also während der 3 Monate und danach, oder ist das keine so sinnvolle Trennung? Jetzt zum Gespräch, fürs Gespräch. Doch, die kann man schon trennen. Also in den, sagen wir mal so, nach Eintreffen am Unfallort sind eben diese Soforthilfemaßnahmen notwendig, wie Insolvenzgeld vorfinanzieren, wenn man sieht, man kann fortführen. Ja. Erfassen aller Verträge, erfassen von Eigentumsvorbehalten, Inventur, checken, was ist überhaupt da, die massive Ursachenforschung und, ganz wichtig, natürlich die ganzen Gespräche mit Kunden. Was nützt mir das, wenn ich mir was Schönes ausmal und die Kunden sind nach Insolvenzeröffnung alle weg? Das heißt, die machen dann irgendwie, die garantieren, ja, wir machen mit. Das müssten die so tun, weil sonst kann ich ja gar keine Fortführungsplanung machen. Auf welcher Basis sollte ich die machen? Das heißt, diese ersten möglicherweise 3 Monate, die sind eigentlich super, super stressig, weil man sehr viele Dinge auf einmal abarbeiten muss. Ja. So, wenn dann die Insolvenz eröffnet ist, dann kommen meist eben, sage ich mal, personelle Maßnahmen, Vertragseintritte, Kündigungen, Zuschnitt des Unternehmens sofort danach, weil erst dann sind wir ja überhaupt handlungsfähig. Und dann gilt es eben, diese Sanierung an sich, also schließe ich einen Betriebsteil, einen vermieteten Teil, gebe ich an den Vermieter zurück, veräußere womöglich Maschinen daraus, hole mir damit Geld. Ja, und all diese Sanierungsschritte, die dann mit relativ ruhiger Hand ablaufen müssen, die sind dann Teil des Jobs oder meines Jobs nach Eröffnung. Aber immer mit dem Damoklesschwert, ich darf keinen Verlust erwirtschaften. Was passiert, wenn du das machst? Und dann würde der Verwalter erstmals belangt und zweitens wir, also ich. Persönlich dann? Persönlich. Okay. Auch nicht so ganz ohne. Klar, also keine Chance ohne Risiko. Ja, okay, aber sozusagen, wobei wir versichert sind, natürlich, aber bei grober, aber das ist ähnlich wie beim Fliegen, bei grober Fahrlässigkeit, wenn ich also sehenden Auges Millionen versenke in so einem Laden, dann wird sicherlich mal einer zu mir kommen und sagen, Herr Glück, wie wäre es mit einer Hütte hier, ja? Ja. Klar. Ja. Das heißt, im Prinzip ist der Trick der, dass du in den ersten 3 Monaten genügend Wissen, Vertrauen über den ganzen Kontext aufbaust, dass du dann hinterher weißt, es wird auch klappen, weil ja dann auch die Stakeholder auch verpflichtet sind, weiter mitzuspielen, wenn sie das in den 3 Monaten so gesagt oder vertraglich irgendwo festgesetzt haben. Die Gläubiger. Ersetzen wir Stakeholder durch Gläubiger. Ja, gut, ja. Genau, die setzen ja dann, die sitzen normalerweise so, dass man dann auch einen Gläubigerausschuss bereits in der vorläufigen und vorläufigen Gläubigerausschuss und danach nach eben der ersten Gläubigerversammlung auch einen Gläubigerausschuss, einen festen hat, einen endgültigen. Und dieser Gläubigerausschuss wird A über den Plan informiert, B über Abweichungen, C über wesentliche Entscheidungen, ja, die natürlich immer der Verwalter trifft, kommen aber in Absprache eben mit den Gläubigern. Ja. Und der Trick liegt in der Tat darin, relativ früh zu erkennen, wie könnte das Unternehmen, unter welchen Prämissen kann es fortgeführt, saniert, da braucht man auch Geld zum Sanieren teilweise, weil man Maschinen ersetzen muss oder Prozesse ändern muss, fortgeführt, saniert und dann am Schluss eben die Assets im Sinne eines Gesamtbetriebsübergangs veräußert werden. Mhm. Das ist der Job. Wieso kannst du das? Also ich meine, du bist BWLer, da kannst du natürlich logischerweise mit Zahlen umgehen und kannst quasi die wahrscheinlich auch die rechtlichen Dinge hast du inzwischen wahrscheinlich ganz gut im Griff durch die Erfahrung an der Stelle. Aber wieso, das ist natürlich eine provokante Frage, aber wieso kannst du jetzt auf einmal von heute auf morgen einen, was hast du vorhin gemeint, einen Lackierer geschäftsführen? Was brauchst du von der Unterstützung von den Leuten dort? Du kannst es ja alle fachlich... Unterstützung, genau. Eben. Also es liegt eigentlich darin, dass man, egal ob das ein Maschinenbauer ist, wobei man natürlich einige Branchen vielleicht genauer oder besser im Laufe der Zeit auch einen Erfahrungswert einschätzen. Also man spezialisiert sich da ein bisschen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Autoaufbereitungsfirma habe, einen Maschinenbauer oder einen Massenproduzent wie Türgrifflackierer. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Man hat Erfahrungswerte aus dem Maschinenbau. Wenn man den 5., 7., 8. Maschinenbauer in Anführungszeichen saniert oder macht, dann funktionieren die teilweise in ganz gewissen Grundstrukturen gleich. Ja. So. Das zweite ist, kein Verwalter, Sanierer, das sind ja keine Götter, sondern das sind Menschen, die es, glaube ich, A, relativ schnell erfassen, wo das Problem liegt, B, relativ schnell Maßnahmen ergreifen, diese abzustellen und C, noch die Leute, die das eben entsprechende Branchen- oder firmenspezifische Know-how haben, bei sich haben, die führen können. Das hat ja keinen Sinn. Ich kann ja jetzt nicht als technischer Leiter in einem Produktionsbetrieb, wo 100.000 Dorsets pro Woche durchlaufen, könnte ich gar nicht unbedingt mitreden. Ja. Das heißt, meistens bleibt die zweite und dritte Führungsebene, meiste Ebene und drüber, Techniker, Ingenieure, die das Know-how über das Produkt und das Know-how über die Prozesse im Betrieb haben, die bleiben ja da. Und das gilt die, sage ich mal, in diesen Sanierungsprozess so einzubinden, dass die endlich, und das endlich meine ich wirklich so, dass die endlich ihr tatsächliches Wissen auch anbringen können. Viele Manager sind einfach auch nicht in der Lage, weil sie glauben, sie können das, dieses Fachwissen und dieses Know-how und dieses Verständnis überhaupt im Betrieb durchkommen zu lassen. Wenn die oben mal weg sind, das ist sehr häufig so, dann kommt aus der zweiten Reihe so viel Input nach oben, wenn man den nützt, dann ist das Fachliche gar nicht mehr das Problem. Das heißt sozusagen, du bist auf der einen Seite dafür zuständig, vielleicht unangenehme Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite hast du deine Spezialwerkzeuge, die dir es einfacher machen. Und zum dritten bist du vielleicht auch in einer, sagen wir mal, menschlich-sozial anderen Position, sodass du dann vielleicht auch die zweite Führungsebene eher zum Zug kommen Man kann da echt Reserven, stille Reserven, die in dem Unternehmen teilweise dann oder die in vielen Unternehmen brach liegen, weil diese zweite und dritte Ebene gar nicht mitführen darf. Das sind Abgestellte statt Angestellte. Ja, es ist wirklich so. Da gibt es Leute, die haben es echt drauf und die dürfen nicht mitreden, weil sie jetzt vielleicht nicht vom Auftreten oder von der Entwicklung des Unternehmens an irgendwelche Entscheidungsprozesse überhaupt teilnehmen dürfen. Aber interessant ist natürlich, wenn du die teilnehmen lässt und wenn du die vorne wegschickst mit Verantwortung bis hin zu Betriebsräten, die auf einmal jetzt in Unternehmen hier drüben der Qualitätsmanager sind. Hochinteressant. Betriebsrätin, die auf einmal Produktionsleiterin ist, die macht das seit 10 Jahren. Ich nenne sie Chefin, weil sie hat alles im Überblick. Ja. Das ist ihr Job. Ja. Ja, und ich mache eben den Job, was Richtung Insolvenzverwalter, Gericht, Gläubiger geht, Interessenten geht. Also das Äußere im Endeffekt. Genau, ich schaffe die Rahmenbedingungen, dass die Leute ihren Job richtig machen können. Mhm. Und dann ist interessant, tun diese Unternehmen, dann tun sie tatsächlich. Und wenn sie tun, dann kommt der nächste interessante Schritt, siehe Märklin, dann sind sie ob nach einem halben Jahr oder nach 4 Jahren irgendwann wieder zurück am Markt und das Kuratel ist aufgehoben und die sind dann... Was ist aufgehoben? Also die Zwangsjacke Insolvenz ist dann weg. Ja, dann gibt es keine rechtlichen Vorgaben mehr, dann sind die Unternehmen zurück am Markt und dann und die meisten kommen ja auch nicht 2- und 3-mal in die Insolvenz, das ist eher ungewöhnlich. Ja, die meisten sind dann so aufgestellt, dass sie mit dieser neuen Struktur an sich sehr gut weiterleben. Ja. Zwischen 6 Monaten und 4 Jahren ist diese Zeit nach Eröffnung typischerweise. So kenne ich sie jetzt. Ja, okay. Ja, oftmals muss man natürlich Unternehmen auch sehr schnell verkaufen, weil sie jetzt vielleicht ganz kritische Dinge tun, gerade so im Halbleitergeschäft und so weiter. Da gibt es oder bei Modebranchen gibt es auch so Sachen. Also wenn man eine Marke rausnimmt aus dem Markt. Mhm, schnell weg dann. Ja, nehmen wir morgen Hugo Boss mit Insolvenz belegt. Ja. Wenn die nicht übermorgen verkauft ist, dann ist diese Marke nichts mehr wert. Da muss man aufpassen. Mhm. Ja? Mhm. Das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Warum werden die meisten Unternehmen dann verkauft? Also wenn man irgendwie die unrentablen Teile abstößt, genau, und dann den rentablen Teil behält, warum kann dann der Rest nicht einfach so bleiben, wie er ist? Weil dann müsste ja der Verwalter immer das Unternehmen fortführen. Das ist ja nicht sein Zweck. Ach so, der Verwalter übernimmt das als Besitzer in der Zeit? Nee, als Verwalter. Also die Frage ist doch, warum wird das Unternehmen dann verkauft? Genau. Die Frage ist doch ganz einfach. Die alten Gesellschafter haben ja in dem Sinn ihre Gesellschaftsanteile, verwalten tut sie der Verwalter, der Insolvenzverwalter. Der Geschäftsführer ist meistens nicht mehr da. So. Ja, aber dem gehört doch immer noch das Unternehmen, oder? Oder was ist mit den alten Besitzern des Unternehmens? Genau, gute Frage. Die bleiben Eigentümer dieses Unternehmens. Bleiben wir dabei, Gesellschafter, 3 Stück, denen gehören immer noch die Gesellschaftsanteile. So, jetzt haben wir aber doch das Problem, dass sie in der Hierarchie eines Insolvenzverfahrens an ganz unterster Stelle erstmal kommen. Das heißt, Gesellschafter, die Geld reingebracht haben, würden ja erst ganz zum Schluss, wenn alle anderen Gläubiger, also reguläre, normale, einfache Insolvenzgläubige, erst wenn die befriedigt sind, wenn dann noch Geld übrig wäre, würden die Gesellschafter irgendwelches eingezahlte Geld auf ihre Gesellschaftsanteile auch noch zurückbekommen. So, das wird im Regelfall, kommt es nicht so häufig vor. Wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist und der Verwalter führt es jetzt, sage ich mal, zwischen 1 Monat und 5 Jahren fort und am Schluss kommt dann ein Übernehmer, wie bei Quelle oder so, ja, oder Karstadt oder Märklin oder wie die alle heißen, dann ist es doch so, dass der Übernehmer eine neue, sage ich mal, Unternehmung gründet. In die kommen die Assets rein, weil er das Gleiche tut wie bisher der Verwalter und davor eben die alten Gesellschafter, findet ein Betriebsübergang für die Mitarbeiter statt. Und die Kundenaufträge und die, sage ich mal, Lieferanten, alle laufenden Verträge, gehen auch in die neue Unternehmung rein. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die leere Gesellschaft, also die leere Hülle übrig. Die alte Firma gibt es immer noch. Die Gesellschafter haben dann eine leere Firma. Weil die Assets sind draußen, die Mitarbeiter sind draußen, die Aufträge sind draußen. Aber warum lässt man die nicht da drin? Ja, und führt sie einfach nur um 30% verkleinert weiter? Das kann man natürlich auch tun, wenn man will, dass die alten Gesellschafter und dass die alten, sage ich mal, Managementstrukturen erhalten bleiben. Okay. Aber wer will das denn? Also das ist eigentlich eine Entscheidung, dass man das verkauft. Genau, das ist eine Entscheidung, die der Verwalter dann eben trifft, in Absprache auch mit den Gläubigern, wo man dann sagt, okay, man lässt die alten Gesellschafter sein, aber man nimmt die Gegenstände, die diese Gesellschaft ausgemacht haben, komplett raus. Und zieht ihnen quasi die Firma unterm Arsch weg. Also die Firma bleibt ja noch, aber sie hat nichts mehr. Die bleibt, die wird, die dienen dann quasi nur noch zur Abwicklung. Ja. Ja. Aber wenn man Gesellschafter ist und Konkurs anmeldet, Insolvenz anmeldet, tritt man denn damit jegliche Rechte ab, überhaupt irgendwas zu entscheiden? Kann der Gesellschafter dann nicht sagen, nee, ich möchte aber diesen Übergang nicht machen, ich verkaufe sozusagen meine Firma nicht? Dann müsste er Geld auf den Tisch legen, und das haben sie ja vorher dann auch nicht getan, weil sonst wäre ja der Verwalter oder der Vorläufige gar nicht eingesetzt worden. Ja, dann müsste er ja dafür sorgen, wenn er sich die Freiheit nimmt und da mehr oder weniger als Entscheider auftritt, dann müsste er die Gesellschaft mit neuem Geld versorgen und müsste zur Befriedigung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten eben sehr viel Geld oder je nachdem eben entsprechend viel Geld aufwenden. Und dann wären ja alle Gläubiger wieder weg. Das ist das, was zum Beispiel beim Insolvenzplanverfahren passiert. Und der kann nicht sagen, also wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird mit dem Ziel, dass man die Firma sozusagen rettet, kann er nicht sagen, naja, aber in 5 Jahren sind wir ja wieder in den schwarzen Zahlen, wir haben alle Gläubiger zufriedengestellt und dann möchte ich meine Firma weiterführen. Das kann er so einfach nicht bestimmen, weil bestimmen kann einfach nur der zum Gläubiger Befriedigung, zur Gläubigerbefriedigung am meisten Geld einbringt. Und solange die Gesellschafter kein Geld einbringen, wird natürlich der Verwalter eben das tun, was er tun muss. Er wird zur Mehrung und Schutz der Masse, wird er eben entsprechende Rechtshandlung vornehmen. Wenn ich es richtig sehe, ist es ja ganz praktisch. Ne? Nehmen wir mal an, die Firma ist 1 Million wert. Und diese Million gehört dann zum Beispiel 3 Anteilseignern, Gesellschafter. Genau. Jetzt geht die in Insolvenz und die Anteilseigner stehen sozusagen am hinteren Ende dieser Auszahlungskette von der Priorität her. Also an der allerhintersten. Genau. So. Genau. Jetzt kannst du die Firma verkaufen. Angenommen, du verkaufst sie nicht für 1 Million, sondern der neue Besitzer macht einen guten Deal, zahlt nur 500.000. Mhm. Dann bekommst du durch den Verkauf 500.000 in deine Masse rein, die dann an die Gläubiger und sonst was geht. An die Gläubiger, und genau. Die Millionen, die die Firma vorher eigentlich wert war und die den Anteilseignern gehört, die kriegen die wahrscheinlich nie. Das heißt, eigentlich ist genau dieser Effekt die Umverteilung. Und dazu musst du es verkaufen, weil wenn du es nicht verkaufst, zahlt dir niemand die 500.000, die du dann wieder in die Masse einbringst. Genau, aber entscheidend an der Sache ist natürlich, ich müsste es auch nicht verkaufen, wenn also die Einzelverwertung jede einzelne Maschine mehr wert wäre als die 500.000. Aber in beiden Fällen ist hinterher nichts mehr da. Genau. So, und eigentlich ist es natürlich schöner und eben die Werte sind viel, viel höher anzusetzen, wenn ich eine Fortführungsperspektive habe. Ja. Habe ich verstanden. Das ist ja der entscheidende Trick, dass man sagt, okay, man hat ja einen laufenden Geschäftsbetrieb. Ja. Das ist ja jemand auch was wert. Aber im Endeffekt, laufenden Geschäftsbetrieb überhaupt zu kriegen, ja? Ja, genau, einen funktionierenden Laden. Eben. Ne? Aber der Trick ist im Prinzip der, dass das, was die Firma wert ist und was den Eigentümern oder Gesellschaftern gehört, das wird denen mit Eröffnung des Verfahrens im Prinzip aus der Hand gerissen. Damit du es in tatsächlich vorhandenes Bargeld ummünzen kannst, musst du halt verkaufen, so funktioniert das im Kapitalismus. So ist. Und die haben einfach Pech gehabt. Nee, die haben nicht Pech gehabt, die haben Pech erzeugt. Weil sie haben ja auch keine Gesellschaft auch keine Mittel mehr zur Verfügung stellt. Okay, ich wollte die jetzt nicht in Schutz nehmen im Sinne von Pech gehabt, aber die haben dann Pech, denen nimmt man, da kommt die Kohle eigentlich her. Ja. Aus dem Firmenwert, der den Anteilseignern gehört. Genau. Ja, okay. Und diesen Firmenwert, den muss man erst teilweise wieder herstellen. Ja. Und dieses Herstellen, das ist eben im Kern ist das ein Teil meines Jobs. Ja. Die Werthaltigmachung. Ja. Ja, weil zu dem Zeitpunkt, wo man kommt, ist meistens gar nichts wert. Klar. Ja. Aber gibt es denn Insolvenzverfahren, wo die Firma weiter besteht oder halt so ein Übergang gemacht wird, wo die Gläubiger nicht alles wiederkriegen? Ja, klar. Also, ja, aber wenn die Firma es weiter besteht, dann kann die doch auch weiter ihre Schulden bezahlen. Dann kann die das ja meinetwegen die nächsten 50 Jahre machen. Genau, das will man nicht. Also A, würden dann die Gläubiger erst nach 50 Jahren, nämlich zum Schluss des Verfahrens, Geld kriegen. Das sind viele, also das geht nicht in Raten oder wie? Also normalerweise wird man das so machen, dass man hergeht und sagt, man eröffnet. Dann sind die Verfahrenskosten und Gerichtskosten gedeckt. Dann hat man eben die Werthaltigmachung dieser Firma in Anführungszeichen. Und dann hat man zum guten Schluss einen Kaufpreis. Der kommt auch zum Verwalter. Und dieser Kaufpreis in Abgleich, also minus bevorrechtigte oder gesicherte Forderungen, gibt eine Zahl X und die wird ins Verhältnis zur Zahl Y, nämlich der Höhe der Insolvenzforderung, gestellt. Und in dem Augenblick kann man ja kein zusätzliches Geld mehr irgendwo herkriegen. Dann ist, wenn ich alle Assets, alle Mitarbeiter, alle Verbindlichkeiten, alle Forderungen, wenn ich alles los bin, dann bleibt ja am Schluss einfach nur ein Konto mit viel oder hoffentlich viel Geld übrig. Mhm. Und dieses Geld wird verwandt. Und dann wird das Verfahren beendet. Was ist denn das, also du hast gesagt, du bist nachher 6 Monate bis wie auch immer, Jahre, lange Zeit. Mhm. Was ist das Kriterium, um diese Phase dann zu beenden? Das Kriterium ist ganz einfach, entweder es gibt eine Schließung oder den Verkauf. Und jetzt als drittes sehe zum Beispiel Märklin, dass man Insolvenzplan macht. Dann kommt genau das, was du gerade sagst. Dann bleiben die Altgesellschafter. Wenn ich ein Insolvenzplanverfahren mache, dann bringen die alten Gesellschafter vielleicht Geld oder durch die Fortführung wird Geld in die Kasse gebracht. Und dieses Geld wird dann auch wieder an die Gläubiger ausbezahlt. Und dann findet eben der Gesellschafterwechsel durch diesen Asset-Deal nicht statt. Ja? Mhm. Dann bleiben die alten Gesellschafter in ihrer Funktion als Gesellschafter da. Das Verfahren ist beendet, alle Gläubiger sind befriedigt und Altverbindlichkeiten sind damit alle abgegolten. Mhm. Schuldenerlass. Ja, im Prinzip, ja genau, ein Schuldenerlass oder ein außerordentlicher Sanierungsgewinn, so könnte man es auch nennen. Ja. Ja, das hat dann auch immer noch steuerrechtliche Einflussnahmen, aber entscheidend ist, da bleibt eben der Gesellschafter da. Das ist eben das Insolvenzplanverfahren versus genau das Regelinsolvenzverfahren. Genau, das ist genau der Unterschied dazu. Okay. Du hattest vorhin irgendwann mal 5,983% gesagt für diese Quote. Ist das tatsächlich so die Größenordnung? Also in welchen Größenordnungen liegen diese Anteile an den Gläubigerforderungen, die man typischerweise bekommt? Also 100% sind es üblicherweise nicht. Also 100% gibt es natürlich auch. Okay. Die gibt es immer wieder. Die Quote liegt, glaube ich, zwischen 2-8%, je nachdem, nach welchem Jahr und was der Teufel, in Deutschland. Der Durchschnitt. Mhm. Okay, das ist aber nicht viel. Deswegen müsste man ja Verwalter auch danach beurteilen, wie viel Quote sie erwirtschaften. Wäre ja auch mal spannend. Mhm. Ja. Und weil, ich höre aus deiner leicht zynischen Stimmfärbung, dass das nicht so passiert. Nein, also was heißt nicht so passiert? Also das passiert sicherlich bewusst und unbewusst immer öfter. Okay. Aber es ist sicherlich ein Qualitätsmerkmal, dass man einfach, wie jetzt nehmen wir mal den Fall Märklin, ja, wo eben die Gläubiger 100% Quote kriegen. Mhm. Der Staat auch. Die Berufsgenossenschaft auch, das Finanzamt auch und die Mitarbeiter. Warum war der Laden dann überhaupt insolvent? War da nur ein blödes Detail im Cashflow oder hat man die Firma schon massiv umstrukturiert, damit es dann dazu kommen konnte? Die wurde durch Bluthaar massiv umstrukturiert, okay. so lange, bis das Ding eben saß und das relativ schnell. Und dann hat man jetzt eben auch sehr ruhig und beharrlich gewartet, bis der richtige Investor kommt. Der hat mir immerhin fast 4 Jahre fortgeführt. Mhm, ja. Das heißt, so. Das ist eigentlich so ein bisschen der krasse Fall der Unternehmensberatung, oder? So eine Insolvenz. Ja, das ist der Fall, wo aber natürlich nicht der Berater einen ganzen Haufen Berg von Papier- und PowerPoint-Folien erzeugt und dann geht. Stimmt, ja. Sondern, wenn ich jetzt meine Person nehme, natürlich immer klar, der Verwalter vorne dran. Aber wenn ich jetzt tolle Pläne mache und schöne PowerPoint-Folien im Gericht vorstelle, was ich alles Tolles tue und es passiert nichts, dann habe ich im Gegensatz zum Unternehmensberater den ganz einfachen Unterschied, dass ich die Birne dafür hinhalte für meine mistige Planung. Mhm. Ja? Dann nützt die PowerPoint-Präsentation nichts. Mhm. Es muss hinterher tun. Mhm. Das heißt also auch das Risiko, dass man dann womöglich belangt wird, weil man falsch plant oder falsch handelt, oder Kriterien übersieht, das ist ja viel, viel höher. Und umgekehrt proportional möchte ich jetzt fast sagen, wenn man sich diese ganz Großen anguckt, was die da an Beraterhonoraren einsagen, war ja auch bei Märklin so. Mhm. Das waren ja, Blut hat, glaube ich, die Zahl genannt, 17 Millionen im Jahr. Ich glaube nicht, dass man bei 100 Millionen so viel Geld erwirtschaften kann, dass man Berater für 17 Millionen bezahlen kann, erstens. Zweitens, und dann noch die ganzen Geschäftsführer, die auch noch da waren. Mhm. Da frage ich mich schon, warum sind die Geschäftsführer reihenweise da, wenn dann hinterher noch die reihenweise Berater und dann am Schluss bleibt nichts übrig. Ich meine, da muss ich mich nicht wundern. Ja. Das war jetzt auch nicht so schwer, das alles aufzudecken. Also das war dann eher grober Unfug, warum die insolvent gegangen sind. Unfug ist jetzt nett ausgedrückt, ja. Sehr unrechtlich gut formuliert. Ja. wenn die Quote im Durchschnitt so niedrig ist, dann ist es doch so, wenn ich jetzt Gläubiger bin bei irgendeinem Unternehmen und ich habe den Eindruck, das wird demnächst insolvent, dann sollte ich irgendwie den Druck auf dieses Unternehmen deutlich erhöhen, dass ich mal meine Kohle kriege, oder? Genau, und dann sind wir schon wieder in dem Bereich, wo dann eben der eine Gläubiger es erkennt, dass es demnächst zur Neige geht, sich noch alles bezahlen lässt und der andere es vielleicht nicht erkennt. Man nennt das dann eben Gläubigerbegünstigung. Und es führt dann eben, und jetzt kommt was ganz Interessantes, was uns teilweise auch sehr viel Liquidität dann herbeiführt. Das führt dann dazu, dass Gläubiger, einzelne Gläubiger begünstigt werden, indem sie sich kurz vor Antrag noch Geld besorgen, aus dem Unternehmen raus, Kassen noch pfänden, ja, mit so hohem Druck, umsatzsteuertechnisch und so weiter, mit so hohem Druck arbeiten, dass, und die anderen Lieferanten, die liefern brav. Ja. Und deshalb wird nach Insolvenzeröffnung, kann man dann hergehen und kann eben solche im Monats- oder Dreimonatszeitraum vor Antragstellung abgelaufenen Zahlungen, die kann man alle anfechten. Ah, okay. Das bringt also nichts. Mhm. Ja, und diese, also ich muss es schon sehr früh erkennen dann. Ja, und es geht mittlerweile, wenn das jemand vorsätzlich tut, dann geht es bis zu 10 Jahren zurück. Okay. Mhm. Wobei das ja eigentlich, also wenn ich jetzt nicht mit illegalen Mitteln das mache, eigentlich ist es ja nicht unrecht, wenn ich denke, naja, ich möchte eigentlich mein Geld haben, bevor der Laden pleite geht. Ja, das ist schon richtig, aber also gerade im Monatszeitraum oder 3-Monatszeitraum vorher wird es schwierig. Mhm. Weil da haben vielleicht ein Finanzamt einen höheren Einblick oder eine BG oder eine Kasse, sieht natürlich ganz andere Dinge, wie jetzt ein armer kleiner Lieferant, der Stahl liefert. Okay, ja. Oder der noch Holz liefert. Oder gehen wir mal auf den Bau. Ja, was die alles liefern, die kleinen Handwerker. Das hat ja oftmals auch zur Folge, dass die liefern, wenn das nicht angefochten wird, ja, dass die dann ja selber insolvent gehen. Mhm. Ja. Ja. Du hattest vorhin mal erwähnt, dass das Insolvenzrecht im Ausland nicht unbedingt identisch kompatibel ist. Was bedeutet das denn, wenn du Firmen sanierst, die im ausländischen Besitz sind oder die internationale Standorte haben oder wo der Käufer international ist? Das macht das Ganze mit Sicherheit nochmal eine Stufe interessanter. Die Käufer sind sehr häufig aus dem Ausland. Von, sagen wir mal, 10 Firmen. Gehen bestimmt 5 oder 8 an ausländische Investoren. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Dass da irgendjemand Englisch spricht, ist Grundvoraussetzung, ist logisch. In Wort und Schrift vor allem. Zweitens, die ganz spannenden Fälle sind ja die, wie jetzt diese alte Mannesmann-Tochter war Bluthaar-Verwalter. Der AG Herr Wahl war Verwalter der dazugehörigen Tochter GmbH hier in Deutschland. Und dann hatte das Unternehmen noch 13 weitere, sage ich mal, GmbHs im Ausland. Alle eigenständig. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wenn eine amerikanische Mutter für das deutsche Unternehmen einen Insolvenzantrag stellt. Mhm. Da war es dann so, dass die amerikanische Mama selber in Insolvenz war. Das heißt, dort saß ein Insolvenzverwalter, der hat nach dem allseits bekannten Chapter 11 gehandelt. Sehr rigide. Natürlich nur zur Mehrung und Schützen der Masse ausgerichtet. Dann kam ein englischer Verwalter. Der englische Verwalter war bestimmt durch, weil das im Chapter 11 oder im angelsächsischen Bereich eben so ist, dass die Gläubiger den Verwalter eigentlich aussuchen. Und nicht das Gericht. Mhm. Achso, hier in Deutschland ist es Gericht, das den Verwalter feststellt. Hoheitlich, ja. Okay. Und dort ist es eben der Gläubigereinfluss schon vor 2-3 Jahren wesentlich höher gewesen. Ja. So, und das war dann so, dass wir nach England geflogen sind und haben diese Verwalter ausgetauscht durch Verwalter, die wir haben wollten. Das war mal das Erste. Weil die amerikanische Mutter hatte eine deutsche Tochter, AG. Die AG hatte eine, sage ich mal, Vertriebs GmbH und hatte unter dieser AG saßen dann eben in 13 Ländern auch noch Tochterunternehmen. Und in allen Ländern, in Österreich, Frankreich, Spanien, Südafrika, England, China, Polen, Russland, Krise alle zusammen, gelten eben andere insolvenzrechtliche Bedingungen. Natürlich gibt es die EG Inso, die das alles regelt. Aber die Franzosen zum Beispiel, die waren ja auch Tochter der deutschen Mutter, die hatten die Idee, dass die Menschen, die in Frankreich entlassen wurden, ja nur deshalb entlassen wurden, weil die deutsche Mama AG einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und hat die dann verklagt, so, oder wie? Und hat dann gesagt, die Millionen, die wir jetzt als Abfindungen im Sinne des französischen Arbeitsrechts zahlen müssen, das ist die AGS, so heißt die da drüben, diese Millionen hätten wir gern vom deutschen Verwalter. Der deutsche Verwalter darf aber nichts mehr zahlen, weil der ist ja als Insolvenzverwalter tätig und sagt, nö, Ansprüche, die nach diesem Eröffnungstag kommen, die gehen gegen die Tabelle, die interessieren mich nicht. Und so haben die französischen Richter dann eben auch beschlossen, dass die handelnden Personen, also der Insolvenzverwalter Bluta oder sein bevollmächtigter Ich, dass wir natürlich dann dafür in Verantwortung gezogen werden sollten. Ja, endete damit, dass ich dann gar nicht mehr hätte heimfliegen dürfen von Paris. Achso, nach französischem Recht quasi dann. Genau. Da, okay. Dann nimmt man halt den Bevollmächtigten oder wen auch immer man greifen kann und sagt halt, du bleibst da. Du zahlst erst die Million, dann kannst du wieder gehen. So, worauf ich dann dem französischen Gericht gesagt habe, dass das alles schön und gut ist. Aber es ist einfach so, dass das deutsche Recht und das französische Recht an einer Stelle endet. Und diese Stelle, das ist da rein und ich fliege jetzt nach Hause. So war das dann. Und ja, das war wirklich so. Und der Herr Bluta wiederum, der hatte dann mit dem amerikanischen Insolvenzgericht in Delaware, da gibt es ja nur eins, ja, so große Probleme, dass er nicht mehr an Ostern 2008 seine Tochter in Amerika besuchen kommen konnte, weil sie hätten ihn sofort da behalten und eingesperrt. Ja, das heißt also, die Harmonisierung dieser Insolvenzvorgänge, weil natürlich jedes Land nach seinem Recht handelt, ja, richtigerweise, aber es gibt eben in Den Haag nur einen übergeordneten internationalen, sage ich mal, eine internationale Instanz, und die regelt dann eben das Zusammenspiel. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ganz spannend, in Österreich kann man eigentlich kein Unternehmen wie hier weiter betreiben, weil es gibt A, kein Insolvenzausfallgeld, B, es gibt sogenannte Abfertigung. Das heißt, die Ansprüche, die die Menschen haben, wenn sie ausscheiden, richten sich wie bei uns nach der Betriebswürdigkeit, nach der Höhe des Gehalts, aber die müssen tatsächlich in Cash oder auf der Bank hinterlegt sein. Und die, die dann eine Unternehmung übernehmen, müssen diese Ansprüche sofort wieder hinterlegen. Das heißt, da gibt es diese Eventualgröße einer möglichen Abfindung von Mensch, der jetzt 20 Jahre da ist und so viel 100.000 oder 1.000 Euro bekommt. Die gibt es nicht irgendwie nur zu bilanzieren, sondern die muss man dann tatsächlich auch noch hinterlegen. Ja. In Italien ist es ganz anders, da möchte der Insolvenzrichter eigentlich alles lieber selber machen, jede Bestellung auch noch selber unterschreiben. In Frankreich gab es dann eine Prozedur Safeguard, also so ein Safeguarding Procedure, das ähnlich wie eine vorläufige Insolvenz funktioniert. Und all diese ganzen Verfahren gleichzeitig in unserem AG-Verfahren zu koordinieren und zu steuern, inklusive der Produktion in China, die ja auch Geld wollte, weil die haben ja produziert. Naja, und das sind quasi der Lieferant für den Kunde hier. Und die waren die Lieferanten für hier, ja, ja, und hatten gleichzeitig noch ein Joint Venture. Also musste man dann nach China fliegen, musste diese halbe Firma erstmal an die Chinesen verkaufen. Dann musste man die Lieferanten-Kundenbeziehungen mit den Chinesen regeln, gleichzeitig die Vertriebskanäle mit den Franzosen und den Italienern und denen in Südafrika. Ja. Und das war dann eigentlich, na, das war einfach deswegen spannend, weil man da sehr genau gesehen hat, dass diese, und Bluta zum Beispiel ist in diesem Backbees-Verbund, das ist ein Verbund lauter Insolvenzverwalter und Anwälte nahezu weltweit. Und nur durch so eine Konfiguration war es dann möglich, eben abgestimmt und harmonisiert ein deutsches Insolvenzverfahren überhaupt zu betreiben. Weil quasi das internationale Recht nicht harmonisiert ist, haben sich die Insolvenzverwalter selber zusammengetan. Die haben dann die haben dann eben damit es in einem Interessensverbund überhaupt abwickelbar ist, haben die sich dann quasi selber so eine Struktur geschaffen. Interessant, es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die mit der zunehmenden Globalisierung nicht mitgehalten haben. Ne? Finanzen, Steuern genau. Ist eine Geschichte. Und das Insolvenzrecht wohl anscheinend ist auch so ein Kandidat, der genau. Da nicht funktioniert. Genau. Was heißt nicht funktioniert? Ja, aber nicht zumindest koordiniert. Zumindest nicht so. Also man kann einfach nicht sagen, der französische Staat kann einfach nicht sagen, ich möchte jetzt von der deutschen Mama AG, möchte ich jetzt hier die Million haben, weil die AGS, also die Arbeitsagentur in Frankreich, 1 Million auszahlen muss. Weil gleichzeitig verbietet sich das ja in Deutschland. Eben, das heißt, der Verwalter würde ja hier eine Straftat begehen oder die Masse schmälern. Ja, klar. Ja, das dürfte ja gar nicht. Ja. Gleichzeitig verlangt es aber das französische Gesetz. Klar. Ja, also was soll er jetzt tun? Klar. Ja. Ja, das bedeutet nur, dass er nicht nach Frankreich kann oder nicht nach Amerika kann. Ja. In Person. Ist halt traurig irgendwie, dass es da keine Koordination gibt. Ja, ich glaube aber, dass das jetzt immer mehr kommt, auch in Deutschland durch dieses ESUG, diese neue Gesetzes, sage ich mal, Initiative, die sagt ja, dass man hier ähnlich wie in England jetzt auch seinen Verwalter oder Sachwalter mitbringen kann, dass man ähnlich wie im Chapter 11 heute auch Prepact Plans machen kann, dass man also sagt, okay, man weiß schon vornherein, wie die Sanierung abläuft. Zu einem ganz frühen Zeitpunkt werden Gläubigerausschuss und Gläubiger mit einbezogen und man kriegt eben solche Sanierungen schneller und auch günstiger hin und ohne diese hohe, sage ich mal, Verletzung des Ansehens der Firma. So ein Insolvenzverfahren ist ja immer noch etwas anrüchig. Die sind pleite, die sind bankrott. Dann kommen diese. Übrigens auch witzig, wenn man in England den Begriff Bankruptcy nimmt, dann meint man damit den betrügerischen Bankrott. Okay. Wenn man da nicht Insolvency sagt, dann war es das. Ja? Okay, yeah. Das heißt also, kein Mensch wird mit dir weiterarbeiten, wenn du sagst, hier, du hast hier Bankruptcy Procedure. Yeah. Dann sagt jeder, um Gottes Willen, das sind alles Kriminelle. Ja? Also auch der Sprachgebrauch oder der Wortschatz, den muss man dann auch noch harmonisieren. Yeah. Und bis man das alles drauf hat, da ist eigentlich relativ spannend, bis man das dann alles so in jedem Land die Besonderheit verstanden, das so gesamtkoordiniert macht. Und wir haben dann, das war interessant in dem Fall, wir haben dann die Deutsche AG an einen Chinesen verkauft, die Produktionsbeteiligung an einen Chinesen verkauft, die IPs, die Markenrechte zum Teil an den amerikanischen Verwalter verkauft, zum Teil an die Chinesen verkauft und die einzelnen Subsidiaries oder tatsächlich einzelnen eigenständigen Gesellschaften eben teilweise im Land an Investoren verkauft. Das heißt, wir haben von den 13 Firmen 11 Stück verkauft. Und nur die Österreicher sind an ihren Abfertigungen gescheitert. Der Laden ist in der Tat zu. Ja, und die Franzosen. Also das war ganz, finde ich, ist einer der interessantesten Fälle, weil einfach die Komplexität über die europäischen und über die europäischen Grenzen hinaus laufenden, Singapur war noch dabei, Malaysia. Also über diese ganzen Grenzen hinaus, da gibt es ganz andere Spielregeln. Und die machen es dann richtig spannend. Ja. Kann man aus den Insolvenzen, die du jetzt so betreut hast und von denen du vielleicht auch sonst einfach mitgekriegt hast, kann man da irgendwie so typische Gründe für die Insolvenz raus extrahieren, so Best Practices zum Pleitegehen? Gibt's. Also sagen wir mal so, wir haben im Mittelstand, und das ist ja überwiegend das Klientel, wir haben diese berühmte Überalterung der Gesellschaft, der Geschäftsführer, wir haben keine Nachfolgeregelung. Warum? 500, warum? Ja gut, wir haben rund 500.000 Unternehmen in Deutschland, so habe ich neulich gehört und gelesen, wo Gesellschafter da sind, wo aber keine Nachfolger da sind. Aber warum führt das zur Insolvenz? Weil dann teilweise das Management total überaltert ist. Das soll nicht heißen, dass die das nicht können. Es gibt auch sehr 50, 60, 70 Jahre, die es total gut können. Aber teilweise sind die dann mit diesen eben Änderungen, nehmen wir einen elektronischen Marktplatz, ja, klar. Internetauftritte, auch sprachlich, Internationalität. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das nur in Deutschland produziert und für Deutschland verkauft. Ja, das heißt, da fehlen diese Sprünge. Das heißt also, wenn dort die Geschäfts- oder die Gesellschafter nicht rechtzeitig auf Fremdgeschäftsführer oder Interimsgeschäftsführer oder neue Strukturen sich irgendwo einbringen, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass die Unternehmung auch mal irgendwann gegen die Wand fahren könnte. Und der zweithäufigste Grund ist ja dann auch dieses Klientel der Berater. Siehe Merklin, wo man sagt, naja gut, die beraten zwar toll, aber die machen einen Haufen Papierkosten viel Und umsetzen selber. Umsetzen tun sie es nicht und verfolgen auch die Umsetzung nicht. Und willst du damit sagen, dass die schlechte Ratschläge geben oder dass die einfach so teuer sind, dass allein deren Kosten zum Problem beides werden? Beides. Beides. Und okay. Vor allem, die Beratung kann ja nur dann zielführend sein, wenn die Umsetzung anschließend ja, auch noch klar, gecoacht und tatsächlich ja. durchgezogen ja. Und wirklich vollzogen wird. Ja. Ja. Das heißt, sehr häufig sind das Gründe. Natürlich haben wir dann dieses europäische Bankenproblem. Das heißt, Firmen können bis heute aufgrund der Kreditklemme nicht wirklich investieren. Die Kreditbeschaffung ist heute, zwar haben wir historisch die niedrigste Zinsen, aber ja, was nützen mir die Zinsen, wenn ich gar keinen Kredit will ich kriege? Ja, ja? Ja. Das heißt, auch da gibt es nach wie vor ein Problem, das ist auch ein ganz guter Indikator dafür. Mhm. Cashflow-Pech, dass der große, fette Kunde beschließt, er zahlt erst in 3 Monaten. Und genau, das war das, was ich mittendrin ja mal gesagt habe, die Insolvenzen bringen ja teilweise auch logischerweise dann weitere Insolvenzen, insbesondere hier am Bau, bei Bauträgern und so weiter, bringt es ja oft mit sich. So ein Domino-Effekt. Das ist ein Domino-Effekt, genau. Ja. Ja, ja. Und dann die Betrügereien. Nicht zu verachten. Wollte ich gerade sagen. Was ist denn, warum? Also Betrügerei heißt, ich habe eine Firma, ich mache Insolvenz, damit ich meine Vergangenheit los wird, sage ich jetzt mal böse, und dann mache ich gleich die nächste Firma auf und mache gerade so weiter. Ist das so ein Fall? Das ist so ein Fall, oder wo natürlich Geschäftsführer auch teilweise mit Kickback-Money arbeiten. Heißt? Naja, die kriegen dann eben von ihren Lieferanten entsprechende persönliche Vergünstigung. Ach so, auch wenn sie dann zum Beispiel nicht das Günstigste kaufen, sondern was überteuert oder Blödsinn. Genau, da gibt es einen Haufen Schiebereien und einen Haufen, sage ich mal, persönliche Vorteilnahmen, die auch dazu führen, dass Unternehmen hops gehen. Aber Korruption letztendlich. Letztendlich auch Korruption, ja. Ganz klar. Weil, ich meine, der schadet ja ganz eindeutig seinem Unternehmen, das weiß der ja auch. Ne? Das weiß der und das macht er vorsätzlich. Aber was du gesagt hast, quasi mutwillig Insolvenz anmelden, gibt's genug. Dann... Also früher okay, hat man gesagt, dreimal Konkurs ist auch reich. Ja, aber wenn die irgendwie betrügen, dann kriegt ihr das doch raus. Das ist ja genau der Job, dass der Verwalter eben tatsächlich die Ursachen, und deswegen ist das so wichtig, ja, die Ursachen, und deswegen habe ich vorhin auch nur von der zweiten und dritten Führungsebene geredet, ja. Mhm. Weil in der Regel gibt es ja irgendeine Handlung, die der Geschäftsführer tut, die eigentlich seinen Aufgaben, sage ich mal, Anforderungen nicht entsprechen. Und wenn er die so tut und wenn er die wiederholt tut und eben auch geschäftsvernichtende Eingriffe macht, dann ist immer die Frage, kann man das beweisen? Aber zumindest, und dann wird er natürlich auch in Anspruch genommen, aber zumindest sind diese, müssen ja eigentlich viele, und das ist wie bei einem Flugzeugabsturz, nicht eins führt dazu, dass es crasht. Ja, klar. Ja, das ist vielleicht eine Überalterung, das sind vielleicht mangelnde Marktauftritte, schlechte Mitarbeiter, auch das gibt's. Langjährige, deswegen hat man ja das Kündigungsgesetz etwas auch in den sozialen Plänen etwas aufgelockert, dass man eben einen ausgewogenen Sozialplan machen darf, dass eben nicht nur die Alten da bleiben und die jungen, guten, neuen Leute gehen, sondern dass man das eben auch ein bisschen mischen darf, in Gottes Namen, sodass man eine Struktur herstellt, dass eben diese Unternehmen an sich nur lebensfähig sind. Ja. Aber tatsächlich, sehr häufig sind es die Geschäftsführer, die Fehlentscheidungen treffen, riskante Geschäfte treffen, nicht absichern. Beispiel, ich verkaufe eine Maschine, haben wir ja vorhin gehabt, mit dem Eigentumsvorbehalt in die Schweiz. Das ist eine tolle Idee. Verlängert, erweitert, alles steht in den AGBs drin, aber in der Schweiz, weil es kein EU-Land ist, beziehungsweise weil es eben in der Schweiz so ist, muss ein Eigentumsvorbehalt in deren Firmenregister eingetragen sein, sonst sieht er nicht. Ja, wenn vergessen. Das so ein schwäbischer kleiner Maschinenbauer übersieht, liefert da eine Maschine hin, so war der Fall vor 1,5 Jahren, liefert eine Maschine hin und hat 300.000 Euro Forderungen. So, und jetzt? Ja. Das war's. Wenn ein Maschinenbauer, der 300.000 Euro Umsatz im Monat macht, also 3, 4, 5 Millionen, je nachdem, wenn dem 300.000, 500.000 ausfallen, ist der von der Liquid und vom Ergebnis fertig. Und das sind eben auch Obliegenheiten eines Geschäftsführers, dass er sowas weiß. Hm. Okay, aber das heißt, das sind dann so kriminelle Handlungen, die unter Umständen nicht so einfach nachzuweisen sind, dass man den dann nicht in den Knast dafür stecken kann. Es kommen aber welche in den Knast. Ist dann da Staatsanwaltschaft irgendwie mit dabei? Oder genau, das ist vielleicht auch noch Polizei, ein gutes, ne? Ja, genau. Also der Insolvenzverwalter macht ja seinen Job, der gibt sein Gutachten ab bei Gericht. Und jedes Gutachten landet bei der Staatsanwaltschaft. Okay. Die gucken dann quasi drüber und sagen, das, was du geschrieben hast, scheint so, als ob wir uns da mal drum kümmern sollen. Ich glaube, dass es Formulierungen gibt, die ganz eindeutig ein Signal setzen für den Herrn Staatsanwalt, da drauf zu gucken oder nicht. Okay. Ja, also das gibt es natürlich. Oder es gibt eben auch Firmenkonstellationen, dass man sowas in Ulmenfall, Firma hat 5000 Kirchengemeinden als Vertragspartner für Turmuhren. Mhm. Firma hat einen tollen Eigner sagt, ich nehme jetzt diese 5000 Kundenverträge und mache eine Turmuhrenvertriebs GmbH. Zahlt natürlich diese ursprünglichen Firma gar nichts dafür. Aber eigentlich nimmt er ihr den gesamten Wert weg. Genau, ja. Ja. Anschließend geht er her und berechnet diese Motoren aus einer anderen Firma an die ursprüngliche GmbH zu sehr horrenden Preisen. Und weil die ja gar keine Wartungsverträge mehr hat, die ursprüngliche GmbH, ja, bei der neuen, sondern die sind ja bei der Vertriebs GmbH, muss die ja auch noch Geld zahlen für das, dass der jetzt auch noch Vertrieb macht. So, dann kriegt er also vom Materialaufwand einen richtigen Aufschlag, da heißt, da bleibt nichts übrig. Oben im Verkauf bleibt auch nichts übrig, weil das bleibt ja bei der Vertriebs GmbH. In der Mitte geht der arme kleine Pleite. Der die Elektromotoren liefert, macht einen super Reibach, die Vertriebs GmbH läuft spitze und der in der Mitte, den kriegt der Verwalter. Mhm. So, jetzt kann man sich mal überlegen, ob das rechtlich in Ordnung war. War es natürlich nicht. Das war jetzt ein Fall, der ist beim Staatsanwalt gelandet und der hat auch richtig viele schöne Tagessätze oder ich glaube sogar eingesessen. Und warum hat er das gemacht? Was war sein? Seine Intention war, dieses Ding in der Mitte hops gehen zu lassen. Warum? Zum Beispiel auch ganz häufig, um alte Pensionsansprüche zu killen. Ah, okay. Ja? Ach so, okay, das war jetzt so ein klassischer Fall von betrügerischem Bankrott eigentlich. Das war jetzt der eingestielte Insolvenzfall, wo jemand sagt, wie kriege ich diese blöden Ansprüche eigentlich von der Hage, da hocken 70, 100 Leute und die haben auch noch Pensionsansprüche, Pensionskasse. Ach, das möchte ich alles gar nicht mehr haben. Ja, also nehme ich mein marktorientiertes Konstrukt, setze es in eine Vertriebs GmbH, dann möchte ich da oben aber in meinem anderen Werk mit richtig viel Geld verdienen und den in der Mitte, den lassen wir runter. Ja. Ja. Ja. Ja, okay. Und dann komme ich noch über den Strohmann und kaufe es mir wieder. So war es geschehen. Ja, war natürlich ein gefundenes Fressen für Leute wie Bluta und auch mich. Ja. Ein herrlicher Fall und der gute Mann war dann auch rechtskräftig verurteilt. Und die Turmuhren gibt es heute noch. Und wenn du nach Ulm fährst und guckst die Rathausuhr an, die haben wir in der Insolvenz gebaut. Restauriert. Da freut sich der Bluthalt, glaube ich, drüber. Gut, wunderbar. Dann sind wir eigentlich durch. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war's. Ich fand es ganz spannend, weil Insolvenz ist auch so ein Thema, das hört man ständig. Fernsehen, irgendwie GM, Opel, Firmen vielleicht auch aus dem privaten, bekannten Umfeld, aber man hat doch eigentlich relativ wenig Vorstellung davon, was das genau bedeutet. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Danke Jochen Glück fürs Mitmachen, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Wetter ist ja dieses Jahr durchaus so, dass Leute, die ihre Freizeit gerne in der Luft verbringen, und das gilt für Jochen und für mich, eher zu viel Zeit für andere Dinge haben als zu wenig, weil das Wetter wirklich eine ziemliche Katastrophe ist dieses Jahr. Trotzdem vielen Dank. Euch anderen allen danke fürs Zuhören. Lasst uns wissen, was ihr denkt, wie üblich. Die üblichen Mechanismen. Ich läute das jetzt nicht wieder. Nervt bestimmt schon. Ihr wisst schon. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.